Ja, wir bin einigermaßen zu verstehen, sonst mache ich hier nochmal die lauter. Ja. Gut, ich freue mich, dass ich im Zuge meiner propagandistischen Volksbildung auch mal in Wien einen Vortrag zum Besten geben darf. Offensiv autonom militant, wie die Antifa entstand, wurde mir schon im Vorfeld gesagt, Fallig Bostel, ein Ort, der gleich eine Rolle spielen wird, würde sich ja gar nicht in Österreich befinden. Ich möchte niemand auf seinen nationalen Schlitz treten, aber diese Titel ist deswegen nicht falsch. Es geht nämlich darum, ein bisschen klar zu machen, aufzuklären, wo die Antifa, wie sie heute kennen, ihre Ursprünge hat. Also die Antifa, die ja mittlerweile fast europaweit in jedem Land vertreten ist, groben Zusammenhänge in diesem Emblem sich zumindest identifizieren, insofern, dass sie sie benutzen und auch eine militante antifaschistische Praxis damit verbinden. Also die Frage ist, wo hat das seinen Anfang genommen? Da sollte man vielleicht doch etwas zurückgehen, da auf die Geschichte und die Ausgangsposition ein bisschen klar zu machen. Natürlich sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich sehr spezifischer Natur, was allein schon historisch natürlich darin begründet ist, dass ja jahrhundertelang Wien die Reichshauptstadt war, dass ab 1870 Berlin die geworden ist. Aber das ist natürlich nicht das Entscheidende, sondern das, was nach 1945 passiert ist, das Deutsche Reich endgültig zerstört, ein Teil des Territoriums wurde polnisch oder russisch, ein anderer Teil bildete den Staat DDR, der unter sowjetischem Einfluss blieb, ein anderer Teil eben die Bundesrepublik Deutschland, die mehr oder weniger deutlich unter US-amerikanischem Einfluss stand. Österreich erhielt seine Souveränität zurück und blieb neutral. Allein aus diesen Ausgangspunkten ergeben sich natürlich unterschiedliche politische, gesellschaftliche Voraussetzungen, die natürlich eine Rolle dann auch spielen in der weiteren Entwicklung. Die Antifa, die wir sie heute kennen, entstand ganz bestimmt nicht in Ost-Berlin oder der DDR. Der stalinistische und später poststalinistische Staat kannte keine außerparlamentarische Bewegung. Da war also sicherlich nicht der Ausgangspunkt. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland und Österreich waren sich also eigentlich ähnlicher als die Bundesrepublik und die DDR, die heute ja nur ein einheitlicher Staat bilden. Der Ausgangspunkt der Antifa war auch nicht in Wien und in Österreich, aber auch nicht in München. Wenn man interterritorial eingrenzen wollte, müsste man sagen, es war so die Gegend von Frankfurt in Richtung norddeutsche Tiefebene, da ist das entstanden. Das ist die Frage, also wie das zustande gekommen ist. Und da spielte eben die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg eine Rolle, der Ost-West-Konflikt. Ein neues Feindbild, der wurde kreiert, vor allem in dem östlichen kommunistisch oder realsozialistisch dominierten Staaten. Es ging darum, dass der Kalte Krieg also in den 50er Jahren immer mehr eskaliert und im Koreakrieg dann zu einem heißen Krieg geworden ist, mit Millionen von Toten. In diesem Zusammenhang bestrebten von den westlichen Mächte, USA vor allem bestrebt, die Bundesrepublik Deutschland wieder zu bewaffnen und also wieder eine Armee aufzustellen. Die sollte erst EVG, also Europäische Verteidigungsgemeinschaft, heißen. Das wurde dann nichts, weil die Franzosen was dagegen hatten. Und dann kam halt der Plan auch, also eine Bundeswehr aufzustellen, die zusammen mit der NATO dann agieren sollte. Gegen diese Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik gab es regen Widerstand, weil kurze Zeit nach dem Krieg natürlich die Bevölkerung nicht bereit war, eine neue Wiederbewaffnung sozusagen von hinzunehmen. Es gab diese ohne uns Bewegung, also eine Armee für uns. Auch die Bundesrepublik sollte neutral bleiben, keine Aufstellung einer neuen Armee. Aber hinter den Kulissen waren diese Dinge sozusagen schon angeleiert. Und deswegen brauchte es sozusagen auch eine Begleitmusik gesellschaftlich, um diese Wiederbewaffnung durchzusetzen. In dieser Phase, man nennt sie dann später auch Restauration, unter Konrad Adenauer, werden in der Bundesrepublik Deutschland die ganzen alten reaktionären Vereine und Zusammenhänge, die es schon in der Weimarer Republik gegeben hat und die im Potsdamer Abkommen verboten worden sind, wieder zugelassen. Wie zum Beispiel diese Truppe hier, der Stahlhelm, 20er, 30er Jahren schon mal Vorreiter, Kipp-Vorsaarbrück und so weiter und so fort. All diese Vereinigungen werden wieder zugelassen in den 50er Jahren mit dem Gedanken, also diese Ohne-Uns-Bewegung, diese pazifistische Strömung in der Bevölkerung entgegenzuarbeiten und sie also entsprechend einzubetten. Diese alten Kameraden spielen also durchaus eine staatstragende Funktion in diesem Zusammenhang. Nicht einfach so als Marionetten, aber in dem Zusammenhang muss man diese Sache begreifen. Es gab auch noch viel weitergehendere neue Formierungen, zum Beispiel die alten SS-Verbände, die sich wieder in der Hilfsorganisation ehemalige Angehörige der Waffen-SS, also hier hieß das 1990 oder 95 dann aufgelöst, die sich also dort als alte Kameraden, aber als der Waffen-SS halt zusammentaten. Es gab diese Wehrmachtseinheiten und so weiter, also auch nicht nur Vereinigungen, die einfach nur militaristisch waren, die so ganz klar auch diesen faschistischen Hintergrund gehabt haben. In dieser Zeit der Restauration werden dann auch die ersten neofaschistischen Parteien, die aufkommen, in der Bundesrepublik, zuerst diese Sozialistische Reichspartei, die allerdings mit ihren 35.000 Mitgliedern so dicht an dem historischen Vorbild der NSDAP war. Fast alle Mitglieder der Sozialistischen Reichspartei waren auch Mitglieder der NSDAP gewesen, wurde also verboten in der Bundesrepublik. Aber das machte nichts, es gab einen Ersatz, eine Partei, die sich fast genauso anhörte, Deutsche Reichspartei, ohne dass es da drin, die sogar einen abgerundeten Bundestag hatte, nicht weil er gewählt worden war, sondern was, weil ein Rechtskonservativer in die DRP eingetreten war. Also der Faschismus, die faschistischen Parteien waren in der Bundesrepublik von vornherein mit von der Partie und sie spielten zumindest eine vorübergehende Zeit in dieser Restaurationsphase auch eine systemstabilisierende Rolle für den Staat. Die Situation in der Bundesrepublik war aber nicht nur durch die Wiederzulassung solcher Organisationen gekennzeichnet, sondern auch gegen das aktive Vorgehen gegen die pazifistischen und kommunistischen Bestrebungen. Vor allen Dingen Anfang der 50er Jahre wird die FDJ verboten und 1956 wird die KPD verboten. Daraus ergibt sich also schon ein ganz anderes politisches Klima natürlich. Die Restauration endet dann in den 60er Jahren, als Adenauer abgelöst wird, und zwar dann von, oder wenig später dann von Kurt Kiesinger, von der Großen Koalition, was eigentlich noch schlimmer ist, denn die Große Koalition 1966 bis 1969 heißt SPD und CDU arbeiten zusammen. Kiesinger von der CDU war Mitglied der NSDAP vor 1933 gewesen, deshalb bin ich ja wie Arte Glasfeld auch meine Ohrfeige verpasst, hat in einer Story, die vielleicht dem einen oder der anderen noch bekannt ist. Es gab also keine parlamentarische Opposition in dieser Zeit. Werden wesentliche Gesetzesveränderungen durchgeführt, zum Beispiel das Notstandsgesetz, das sich ja auch schon ein bisschen so anhört wie Ermächtigungsgesetz und auch ähnlich zu bewerten ist. Das heißt nämlich, dass unter bestimmten Voraussetzungen grundgesetzlich verbriefte Rechte außer Kraft gesetzt werden können, also im Kriegsfall, Naturkatastrophen und so weiter. Da es keine parlamentarische Opposition mehr gegeben hat, sammelte sich außerhalb des Parlaments die APO, außerparlamentarische Opposition. Und das waren jetzt nicht nur einfach jüngere Leute, eine neuere Generation, die also sich dort zeigte, sondern auch ideologisch gesehen gehörten die meisten Einflüsse, die jetzt in dieser APO zum Tragen kamen, der neuen Linken an. Und neue Linke heißt nicht, dass das neue Leute sind. Das auch teilweise neue Linke ist eine andere Idee. Das ist nicht die alte Arbeiterklassengeschichte, nicht Moskau Geschichten und so weiter, sondern das sind Ideen, die ja, sage ich, in den USA und Großbritannien entstanden sind, die mehr den kulturpolitischen Kampf in den Vordergrund stellen, sich also von dieser alten Arbeiterklassenideologie etwas entfernen. Während sich also in den 60er Jahren in diesem Klima der Großen Koalition eine außerparlamentarische Opposition aufrichtet, organisiert, und zwar an den Notstandsgesetz, später auch den Vietnamkrieg und solche Sachen hinzu, sammelt sich auch die Rechte. 1961 ist der Mauerbau, die Kuba-Krise, die Welt ist also am Rand eines Atomkriegs. Jetzt denken die Rechten, sie könnten sich also sammeln und in den Bundestag kommen. Sie sammeln sich in der NPD 1964 in Hannover. Das heißt, es ist ein Sammelbecken, das auch antritt, mit der Idee in den Bundestag zu kommen bei den Wahlen 1969. Und diese Sammlung hat zunächst große Erfolge bei Landtagswahlen in Niedersachsen, Baden-Württemberg, kommt teilweise auf über 11%. Es scheint so, dass sie 1969 in den Bundestag kommen. Und schon damals organisiert sich dagegen Widerstand. Und aus gewerkschaftlichen Kreisen, von der Couleur und so weiter, es gibt auch handgreifliche Auseinandersetzungen. Diese Welle ebbt allerdings ab, als es der NPD 1969 nicht gelingt, in den Bundestag zu kommen. Zerfällt das wieder, es entsteht daraus keine Struktur, sondern nur eine kurze Mobilisierung. Die NPD zerfällt ziemlich schnell in unterschiedliche Flügel, von denen also am bedeutendsten dann die Formierung der Neonazis ist, so wie wir sie zumindest damals genannt haben. Diese Neonazis haben zwei Flügel, kann man sagen. Einmal so Militärspinner, die sich also in Wehrsportgruppen sammeln, um so in Vorlage der SS und so weiter sich in Wäldern zu trainieren für irgendwelche Eventualitäten. Diese Wehrsportgruppenbewegung ist relativ groß, gibt also unterschiedliche Gruppierungen. Die bekannteste ist die Wehrsportgruppe Hoffmann, die also zu ihren Glanzzeiten da immerhin 600 Leute organisieren kann. Ich habe hier einen ganz kleinen Clip, um nochmal diese Phase in der Bundesrepublik kurz zu zeigen, wo also solche Wehrsportgruppen hantiert haben. Ganz kurzer Clip zur Wehrsportgruppe Hoffmann. Lange wird die Wehrsportgruppe Hoffmann unterschätzt, die sich im Oberfränkischen für den bewaffneten Kampf rüstet. In Uniformen wie denen der Waffen-SS ähneln. Doch Hoffmann dreht rechte Zeitbomben unter den Augen der Behörden und er sagt offen, was er will: eine Militärdiktatur. Diese Leute waren brandgefährlich. Die haben also nicht nur einfach trainiert und da ein bisschen Bomben für sich gebaut und so weiter, sondern die haben auch Kontakt gehabt nach Südafrika, Rhodesien und so weiter, wo damals also rassistische Kriege geführt worden sind, haben sich ja selber zur Verfügung gestellt und so weiter und so fort. Es war also nicht nur einfach eine Spielerei. Diese Dinge konnte man damals in der Bundesrepublik Deutschland noch machen, weil es andere gesetzliche Grundlagen gab. Ich will es vielleicht mal darstellen. Die haben also gesagt, mit unserer Uniform, es gab ja ein Uniformverbot, gehen wir ja nicht auf Demonstrationen und so weiter, sondern wir machen das ja nur, wenn wir unseren Sport ausführen. Ein Bergsteiger braucht eine Bergsteigerausrüstung, Feuerwehr braucht Feuerwehrausrüstung und Wehrsportler brauchen eine Wehrsportausrüstung. Das heißt also ihre sportliche Kleidung sozusagen. Außerdem, das ging damals auch, würde heute nicht mehr gehen, das ist also mittlerweile verändert und verboten, das würde man nicht mehr in der Bundesrepublik agieren, nicht aber auch sonst anders mehr. Neben diesen Leuten gab es dann allerdings auch welche, die sich politisch versucht haben, als Partei, als Organisation zu etablieren. Und hierbei wurde Michael Kühnen, Christian Worch, aus Hamburg, die beiden Namen, Christian Worch gibt es bis heute noch im europäischen Bereich mittlerweile, die die ANS, Aktionsfront Nationaler Sozialisten, gegründet haben und die mit Provokationen wie dieser Aktion Eselsmaske aufgesetzt, ich Esel glaube noch, dass in Deutschland tatsächlich Juden vergast wurden, öffentlichkeitswirksame Aktionen gemacht haben. Das waren nicht viele, aber eine sehr aggressive Auftreten ist auch das Emblem hier, wenn er das mal so ein bisschen optisch ummünzt, seht ihr das weiße Schwarzdeck, habt ihr negatives Hakenkreuz, das war schon relativ geschickt gemacht, das Zeichen ist heute hier auch verboten. Diese widerliche Aktion hier war nicht sehr lang, die sind ungefähr nur 150 Meter, also vielleicht waren es sogar nur 100 Meter gegangen, vielleicht könnt ihr da hinten erkennen, da ist ein Kameramann, der hat das also gefilmt. Und das war wie gesagt 78, das war gefilmt worden, die kommen aus der Kneipe raus, die oft noch den Zeichennamen Endstation hatte, liefen dann die paar Meter und die Polizisten schlugen sie also gleich dann da in den Griff sozusagen, gleich verhaftet. Der Punkt ist aber, es war dann im Fernsehen. In dieser Zeit gab es zwei große Fernsehprogramme. Wer das gesehen hat im Fernsehen, also das hat praktisch die Bundesbürger erreicht, und zwar auf europäischem Niveau, das hat also eine große Ausstrahlungskraft, das war genau das, was sie wollten, provozieren, um also möglichst viel Gewinn zu machen, um also Leute zu gewinnen für ihre politischen Ziele. Diese Neonazis und die NPD-Leute hatten offiziell nichts miteinander zu tun. Die haben das damals den Nadelstreifen-Nazis und den Neonazis getrennt. Und natürlich gab es miteinander Kontakte, aber es waren zwei unterschiedliche Flügel, die sich dann deutlich gezeigt haben. Für den Antifaschismus gab es zwei wichtige Organisationen der Zeit. Das eine war die VVN, Vereinigte Verfolgte des Naziregimes, 1948 schon gegründet. Und es war ein offenes Geheimnis, dass die VVN von Kommunisten dominiert war, was alleine ja jetzt kein Problem darstellen würde, weil Kommunisten ja auch im Widerstand eine große Rolle gespielt haben. Es war bekannt, dass die DDR, die SED, die VVN direkt unterstützte. Sie hat einen Riesenapparat gehabt in Frankfurt am Main, bei der Zentrale. In vielen Städten gab es also entsprechende Büros, hauptamtliche Mitarbeiter, ziemlich viele, zwei Verlage, Tageszeitungen und so weiter, wo das richtig Geld investiert. Viele alte Antifaschisten, wie gesagt, waren in dieser Organisation. Damit konnte man natürlich auch entsprechende Politik machen. Die VVN war also immer im Zusammenhang mit der DKP, die ist praktisch die Partei der SED im Bundesrepublik war, und der VVN, das war also immer das Gleiche sozusagen, immer die gleiche Politik betrieben. Das gab große Probleme im antifaschistischen Kampf dann, auf die ich dann gleich noch zu sprechen kommen werde. Eine andere Organisation, die sehr wichtig war, war der Kommunistische Bund, abgekürzt KB. Aus der zerfallenen APO-Bewegung gab es zwei große Flügel, einen antiautoritären, der so in Richtung Hippie, freie Liebe und so weiter abflog. Und der andere Teil, der also kommunistische Parteien jetzt gehörte. Es gab da unterschiedliche, was sie alle geeint hat. Sie waren alle nicht der Moskau-Linie angehörig. Also es gab Maoisten, der kommunistische Bund Westdeutschland, die KPDNL, Albert Hoxha, Albanien. Also jeder gruselige Diktator des 20. Jahrhunderts hatte seinen Fanclub sozusagen. Der beim KB war es ein bisschen was anderes. Der heißt also auch Bund und nicht Partei, also nicht zu Wahlen und so weiter angetreten, sondern hat sich eher als Strömung versucht zu etablieren, der also die real existierenden politischen Auseinandersetzungen beeinflusst in seinem Sinne und also da eben entsprechend sich auch, der war so kein dogmatischer kommunistischer Verein. Allerdings seine Führungsgruppe da, Leibniz Gremium genannt, abgekürzt LG, deswegen von einigen Kennern auch als Leibniz Gremium bezeichnet, war nicht klar, wie die gewählt worden sind, wer das war und so weiter. Dieser Kommunistische Bund hat vor allen Dingen durch eine Zeitung, den sogenannten Arbeiterkampf, abgekürzt AK, hat er versucht, also Einfluss zu nehmen. Und das war eine sehr gute Zeitung, ziemlich wichtig. Alle 14 Tage kam sie raus, gut analysiert und hat damit schon einen relativen Einfluss gehabt. Also KB als modernerer kommunistischer Verband. Diese beiden Organisationen konnten nicht miteinander arbeiten. Es gab Unvereinbarkeitsbeschlüsse der VVN gegenüber Linksextremisten. Es war also nicht möglich, eine gemeinsame Arbeit zu entwickeln. Und so hat der KB angefangen, eine Antifa-Kommission zunächst entwickelt in Hamburg, wo sein Schwerpunkt gewesen ist. Und 1974 wurde die ins Leben gerufen. Und diese Antifa-Kommission hat jetzt eigenständige Antifa-Arbeit gemacht, hat also Informationen gesammelt über Nazis und so weiter und hat angefangen, diese Arbeit aufzubauen. 1976 gibt es die ersten Aktionen dann. Eine große und die erste, die ich gefunden habe, wo dann auch dieses Emblem verwendet wird, ist 1977, steht da unten gegen das Curiohaus in Hamburg. Das ist so ein großes Gebäudekomplex, teilweise Uni-Geschichten drin sind, was aber zum anderen auch von der Gewerkschaft genutzt wird. Da wollte jedenfalls die DVU eine Veranstaltung machen, Deutsche Volksunion, genannt so etwas Ähnliches wie die NPD war das, und Hans-Ulrich Rudel, so ein Kriegsgenosse im Zweiten Weltkrieg, wollte erzählen, wie toll das da gewesen ist. Und dann wurde das Gebäude besetzt, und ihr seht die Leute, die hier jetzt dann so auftreten und zeigen, dass sie nicht bereit sind, sich da einfach so austragen zu lassen. Da musste man dann schon, ein bisschen mehr machen müssen. 1500 Leute sollen das Haus besetzt gehabt haben. Das waren natürlich nicht alles Leute vom KB. Es waren noch andere Strömungen mit dabei. 1500 Leute, die Polizei hat gesagt, wir können das also jetzt nicht räumen, da gibt es also hier eine ziemliche Schlägerei und deswegen wurde gesagt, wir können es nicht räumen, die EVU muss ihre Veranstaltung absagen, ein großer Erfolg und deswegen wurde diese Broschüre gemacht. Und hier taucht das Emblem antifaschistische Aktion auf, im Originalzustand sozusagen, die stammt nämlich von einer Initiative der KPD aus dem Jahr 1932. Man hat das damals nicht genommen, weil man eine lange Analyse gemacht hat, das war die antifaschistische Aktion, sondern es passte in die Zeit. Es war eine gemeinsame Aktion unterschiedlicher Leute, wie wir es auch heute machen würden, wenn wir irgendeine Aktion machen, alle Leute kommen zusammen, eine Aktion, alle zusammen. Und man stellte sich mit diesem Emblem natürlich in die Tradition des kämpferischen Antifaschismus aus der Weimarer Republik, antikapitalistisch und so weiter. Und vor allen Dingen war es ganz klar nicht das Emblem der VVN, dieses rote Dreieck, es war hier klar, es ist eine neue, eine andere politische Strömung, die hier antifaschistisch agiert. In dieser Zeit, Ende der 70er Jahre, geht es mit den K-Gruppen langsam schon den Berg hinunter, am Zenit sozusagen schon überschritten. In dieser Zeit tauchen die Autonomen als neue Bewegung auf. Die Autonomen gehören noch in diesem Bereich der 68er-Bewegung, für mich also sozusagen die letzte Generation, ich würde drei Generationen da ausmachen wollen. Im Gegensatz zu den K-Gruppen sagen die Autonomen, jetzt wirklich jüngere Leute sind, verglichen mit den K-Gruppen-Leuten, dass sie keine hierarchischen Organisationen wollen. Den Quatsch da wollte man nicht mehr wiederholen. Man war Teil von, oder hat sich in Basisbewegungen eingeklinkt. Es gab damals große Massenbewegungen gegen Atomkraftwerke, zum Beispiel in der Startbahn West, wo 100.000 von Leuten auf der Straße gewesen sind. Hausbesetzungen, solche Sachen waren also Dinge, wo sich Autonome engagiert haben. Vor allen Dingen, wie gesagt, waren Hausbesetzungen ein Teil. Es gibt keine einheitliche autonome Ideologie. Das ist ein Sammelbegriff für so verschiedene Strömungen, die da drin politisch vorgekommen sind. Was alle Autonomen vereint hat, war, dass sie alle militant waren, also militante Praxis war sozusagen das unausgesprochene Bindeglied. Antifaschismus allerdings war nicht im Fokus der Autonomen zunächst, bis 1983 spielte das also keine sonderliche Rolle, sondern wie gesagt eher Hausbesetzung und die anderen großen Ereignisse. Das größte Ereignis und Schlüsselereignis für den modernen Antifaschismus, für die Antifa, sollte Frankfurt am Main werden. Frankfurt am Main, zentrale Stadt in der Bundesrepublik gewesen, da hat die NPD ihr Deutschlandtreffen am 17. Juni 1977 zum ersten Mal durchgesetzt. Das muss ich vielleicht erläutern. 17. Juni 1953 gab es ja diesen Volksaufstand in der DDR. Der wurde in der Bundesrepublik dann ein arbeitsfreier Feiertag, ein Sonntag unter dem Titel Tag der Deutschen Einheit, was natürlich jetzt auch rechtskonservative und auch noch weiter rechtsstehende Gruppierungen dazu einlud, an diesem Tag etwas zu unternehmen. Und die NPD hat also bundesweit zu einem großen Deutschlandtreffen aufgerufen, das erst in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn stattgefunden hat. Aber da gab es auch so ein bisschen Remi-Demi, aber nicht genug. Und da hat die NPD sich gedacht, wir gehen nach Frankfurt am Main, das als Lieke Hochburg bekannt war. Da gab es viele Hausbesetzungen, da war die Zentrale der VVN, des KBW und so weiter. Und da hat sie sich gedacht, die Polizei wird uns da den Weg schon freiknüppeln, dann haben wir große Öffentlichkeit und das ist also das, was wir im Grunde genommen, was uns lieber ist. Und das hat auch geklappt. 77 waren es also 4.000 bis 5.000 Nazis. Die Linken waren praktisch nicht vorbereitet, sie marschierten durch die Stadt. Aber 1978, wie dieses schöne Bild zeigt, sah es anders aus. Die Nazis haben sich auf dem Römerberg, dem zentralen Veranstaltungsort, da versammelt. Und dann sind also hier diese Täter nicht umgefallen, sondern es gab einen Angriff der Linken auf dieses Treffen und dann in der Folge eine der härtesten Straßenschlachten, die Frankfurt am Main bis jetzt erlebt hat. Also die ganze Innenstadt wurde zertrümmert. Und das war natürlich dann groß im Fernsehen überall, großes Remi-Demi in Frankfurt am Main, alles liegt in Schutt und Asche sozusagen. Die Bundesrepublik wusste Bescheid und die NPD hatte gesagt, nächstes Jahr kommen wir wieder. Und jetzt hat man sich natürlich überlegt, was machen wir 1978, um diese NPD-Provokation zu verhindern. Und man kam auf die Idee des Rock gegen Rechts, das eigentlich auf eine Idee aus England basierte, Rock Against Racism. Es war die Idee, die gesamte Subkultur zu mobilisieren, um so viele Leute nach Frankfurt am Main zu bringen, damit die Nazis gar nicht marschieren können, die Polizei gar nicht die Möglichkeit hat, die Straßen praktisch frei zu räumen. Dazu muss man wissen, dass damals also natürlich die Bedingungen noch ein bisschen anders waren als heute. Sowas wie Jugendzentren oder Kulturzentren mussten alle noch erst erkämpft werden. Das war also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre noch nicht so weit wie heute, wo ja jede Nische praktisch eine Möglichkeit hat, sich auszuleben. Und das also eine sehr breite kämpferische linke Subkultur gegeben hat. Man konnte in Deutschland das Emblem vom Rock Against Racism nicht nehmen. Es sind diese drei Pfeile der Eisernen Front, einer sozialdemokratischen Initiative auch aus dem Jahr 1932, also ähnlich wie die Antifa-Aktion, dass diese drei Pfeile zerstören, im Original eben die Krone für die Monarchie, das Hakenkreuz, aber eben auch den Hammer und Sichel, das ist eben Rock gegen rechts, eine runde Scheibe mit 5 Zerlegen. Stern, Rock gegen rechts heißt eben auch nicht nur gegen Nazis, sondern gegen die ganzen rechten Spießer von der CDU und wo sie überhaupt herkommen, also gegen dieses ganze Establishment, nicht nur ausschließlich gegen Faschisten. Diese Kulturentwicklung wurde organisiert, es haben auch einige Leute vom DGB mitgemacht, die VVN und DKP haben nicht mitgemacht, weil die nämlich gedacht haben, dass sich solche Szenen hier wiederholen, damit wollte man also nichts zu tun haben, also linksradikalen Militanten. Es wurde ein Riesenerfolg, es gibt auch unterschiedliche Zahlen, 40.000 bis 50.000 Leute sollen dann in Frankfurt am Main gewesen sein. Es war auch ein bundesdeutscher Künstler da, den ihr sicherlich auch kennt, der manchmal ein bisschen unterbewertet wird. Also Udo Lindenberg war auch mit in Frankfurt. Er hat zwar wahrscheinlich nicht die ganze Leute gezogen, aber es war auch nicht jemand, der mit da am Ball gewesen ist. Dieses Konzert und die Initiative bei Parteistrategien nicht unbedingt auf Widerhall stößt, macht vielleicht das Intro klar, also mit dem das Rock gegen rechts eröffnet worden ist. Ich habe das hier von der Platte euch mal kurz runtergespielt. So wurde das Rock gegen rechts eröffnet unter diesem Slogan. Rock gegen rechts heißt für uns auch und die Partie auch. Also tagespolitische Forderungen, die man also nicht weiter tun muss. Aber natürlich, wie gesagt, war das bei einigen anderen Leuten nicht so. Aber ein Riesenerfolg, wie gesagt, das wurde dann nächstes Jahr später nochmal nachvollzogen. Da hat dann auch DKP und VVN mitgemacht. Da passiert das Gleiche, nochmal viele Leute. Und die NPD musste am Ende ihre Deutschlandtreffen aufgeben. Also es war ein Riesenerfolg, damit erzielt worden. Es war gezeigt worden, dass es sehr viele Leute gibt, Zusammenhänge, die sich über diesen Antifaschismus mobilisieren lassen, die also dort ansprechbar sind. Um das jetzt nicht alles ganz im Sande verlaufen zu lassen, gab es Initiative von KW-Gruppen, die da mitgemacht hatten, beim Rock gegen rechts sozusagen zusammen eine Struktur aufzubauen, um weiter gegen Neofaschisten zu arbeiten. Deswegen wurde im November 81 das norddeutsche Antifa-Treffen des Lehnbuches, hieß erst noch norddeutsches und Frankfurter Gruppen, aber die Frankfurter, die waren dann irgendwann nicht mehr da, da ist nur noch norddeutsches. Interessant ist jetzt nur, dass alle möglichen Strömungen eingeladen waren auf diesem Treffen, nur VVN, DKP, also dieses Moskau-treue Spektrum, war von vornherein nicht Teil dieser Organisation. In dieser Zeit kommt es zu einer Welle schwerster Terrorakte durch Neofaschisten. Die gibt es nicht nur in der Bundesrepublik, gibt es auch in anderen europäischen Staaten. In unserer Republik fällt es aber besonders auf. Also es ist dieses berüchtigte Oktoberfestanschlag in München von 1980. Es gibt auch noch mehr. Es gibt die deutschen Aktionsgruppen von Manfred Röder, die gegen Asylunterkünfte, also vietnamesische Asylunterkünfte, Brandanschläge machen, mehrere Menschen verbrennen dabei. Es gibt die Ketzel-Gruppe, die einen imperialistischen Befreiungskrieg gegen die US-Besatzer von Zaunbrechen will, Sprengfallen einbaut in Autos von US-amerikanischen Offizieren und dergleichen mehr. Also eine rechtsterroristische Welle geht durchs Land und gleichzeitig versucht jetzt Michael Kühn, Christian Lorch, wie sie alle heißen, eine bundesweite neofaschistische Struktur, Parteistruktur aufzubauen. in der ANSNA, also Nationale Aktivisten, kommen auch dazu. Und ihr seht also hier die Damenriege sozusagen, wieder mit diesem Emblem im Hintergrund. Diese ANSNA wird in den gleichen Jahren noch verboten, 1983, aber dann tritt dann die Stelle, die FAP, die wird jetzt ab und zu genannt, deswegen nenne ich sie einmal ganz kurz im Vorfeld, die Freiheitliche Arbeiterpartei, die so versucht, das ist eine offene, neofaschistisch auftretende Organisation, auch mit so Uniformen und so weiter, die so möglichst ein Abbild der NSDAP versucht zu sein. Die erste Aktion, die vom Norddeutschen ausging und mit dem Norddeutschen zu tun hatte, war noch relativ provisorisch, leinhaft sozusagen aus der Hand geschüttelt. Bad Hersfeld, so ein kleines Kaff in Hessen, da sollten sich also SS-Truppen treffen, also Veteranen treffen, SS-Division, Hitlerjugend, das Reich und so weiter, also üble Leute. Gleichzeitig sollte sich eine ANSNA-Kameradschaft gründen. Das kam relativ spät an beim Norddeutschen, sodass man nur eine Woche Zeit hatte, da kurz Leute zu mobilisieren. Ausgangsposition war dann die, man wusste, es gibt eine große DGB-Demonstration und wir haben uns dann gedacht, wir fahren einfach hin und gucken mal, was sich da sozusagen in der Situation ergibt. Das waren vielleicht aus der Region Göttingen damals 50 Leute, dann kamen noch 100 aus dem Rhein-Main-Gebiet dazu. Man traf sie zufällig dann dort am Rande dieser Demonstration. Der örtliche Pressefotograf hat ein paar Bilder gemacht, zum Beispiel dieses hier. Im Wald versteckt ihr Gesicht, das waren die Antifa. Damals, wie gesagt, gab es noch kein Helmverbot und so weiter. Wenn man sich überlegt, dass auf der anderen Seite also SS-Kameraden von das Reich und so weiter gestanden haben und ANSNA-Leuten und hier verbirgt die Gewalt ihr Gesicht. Jedenfalls sind wir am Rande der Demo, der GB-Demo, dann haben wir uns getroffen und es war also klar, die Demo ist schon zu Ende und eigentlich wollte man schon aufbrechen, zurückfahren, weil nichts auszurichten war. Auf einmal fuhr auf diesen Platz, das war so ein großer Marktplatz, ein Hoodie vor, da stiegen sie dann aus, wie man sie aus dem Bilderbuch sich vorstellte, mit ihren Uniformen, hier sind ja Schulterriemen und so weiter. Und da ging es gleich zur Sache. Und die Polizei steht gleich konsequent auf der Seite der Neonazis ein. Also hier wird da ein Genosse von uns, von Zivilpolizisten, übers Pflaster geschliffen. Der konnte noch rausgehauen werden, andere haben sie verhaftet. Also es gab an dem Tag 7 Verhaftungen, aber auch einiges wurde ausgeteilt. Also es gab dann Schädelbasisbruch und so weiter. Eine ziemliche Klopperei. Aber es war auf diesem Feld, wie ihr da seht, also so ein riesen Parkplatz sozusagen, und wir also nur gegen mit ein paar Hanseln da, gegen Polizei und Neonazis. Der DGB, der direkt daneben stand, rief dazu auf, dass man eine Menschenkette um seine Kundgebung bilden sollte, die 6000 Leute, um damit diese Gewalttätigkeit nicht auf die DGB-Demonstration zu rüberschwappen sollte. Das war natürlich eine klare Distanzierung, sodass wir da nicht uns da in die Menschenmenge drücken konnten. Das war so die Konfrontation, die Freundschaft in den 80er Jahren war durchgehend so, dass man also die militanten radikalen Kräfte auch nicht nur ausgrenzte, sondern auch auslieferte, wenn es darauf ankam. Wenige Wochen später gab es eine zweite Aktion, wo das Norddeutsche jetzt richtig aktiv werden konnte. Der Stalin hat die ganze Zeit gezeigt, der in den 50er Jahren wieder gegründet hat, in Celle, das liegt so zwischen Hannover und Hamburg, also im norddeutschen Bereich, ein Treffen angesagt am 17. Juni. Da konnte man intervenieren. Da waren wir am 16. Juni auf der Straße und seht, da gibt es schon ein bisschen ab hier, so Remi-Demi in Zelle, Wasserwerfer und so weiter. Entscheidend war allerdings, dass es uns gelang, in das Veranstaltungsgebäude hineinzukommen. Und dann haben wir eben auch gesagt, wir gehen ja nicht freiwillig raus, muss die Polizei uns schon rausholen. Und dann haben die gesagt, es gibt hier negative Presse und so wollen wir ja auch nicht dastehen. Wir können das Gebäude nicht räumen. Und der Stadion musste sein Treffen absagen, ein Erfolg. Und das beflügelte uns zu der Aktion, die ich als den Ausgangspunkt für den radikalen, militanten Antifaschismus, einen sehr wesentlichen zumindest sehe, nämlich die versuchte Verhinderung des Bundesparteitages in Fallingbostel, ein Ort, den es auch schon nicht mehr gibt, sollte zusammengelegt sein, Bad Fallingbostel, damals gab es das noch. Ausgangspunkt war, sie wollten den Bundesparteitag dort machen, in der Lüneburger Heide, im norddeutschen Bereich. Wir hatten versucht, einige Vertreter mit den örtlichen Gruppen in Kontakt zu treten, gab es natürlich Vorbereitungstreffen, mit denen ging das auch, aber dann haben sich die Bundesgremien eingeklinkt und die haben dann gesagt, mit Militanten, mit diesen Linksradikalen kann man nichts gemeinsame Sache machen und haben dann das durchgesetzt, was damals Usus war. Wir machen eine Demonstration 35 Kilometer entfernt in der Gedenkstätte Bergwelsen. Wir sind also räumlich weit entfernt von den Auseinandersetzungen und machen da unsere symbolischen Handlungen. So dass also SPD, DGB, VVN, also JWD demonstrierten. Was allerdings auf die lokalen Vertreter nicht zutrifft, das sollte man immer bei Politik berücksichtigen. Politik, das sind Menschen und die sind unterschiedlich. Es gibt auch sehr korrupte Menschen in ganz anderen Zusammenhängen. Also man muss immer auf den Menschen gucken und nicht einfach Organisationen sind alle gleich. So ist es nicht. Aber zumindest war es bei die Grundvoraussetzung so, wie sie in den 80er Jahren da war. Die haben also distanziert, die Verbände von uns. Und die Radikalen, Norddeutsche, hat dann gesagt, wir mobilisieren also zum Treffen hin. Wir werden versuchen, eine Blockade zu machen, um die Heidmarkhalle, den Treffpunkt der Nazis. Und das habe ich jetzt hier kurz mal so ausgeziert, damit man das, was jetzt kommt, das ein paar Urtöne auch verfolgen kann. Dieses Chaos, diese Halle. Und es war so, dass es also verschiedene Konvois gegeben hat, aus Hamburg, Bremen, aus Hannover, aus Göttingen und Nordrhein-Westfalen. Und es gab keine weitere Absprache, nur gesagt, die Nazis wollen ab 6 Uhr in die Halle. Das heißt, wir müssen um 5 Uhr da sein, am besten schon 4:30. Bei den Gossen ist ein kleines Kaff, da brauchen wir uns nicht großartig verabreden. Wir treffen uns einfach, wir blockieren das und treffen uns dann einfach da vor der Halle. Das war natürlich ein bisschen kurz gedacht. Natürlich hätte man überlegen können. Die Polizei sprach das gleich schon vorher. Vielleicht gibt es Kommunikationsmöglichkeiten miteinander, aber das gab es alles nicht. Handys gab es ja damals noch nicht, Funkgeräte und sowas. War nicht unsere Sache. Sind wir also losgefahren und es gab dann folgende Situation. Die Polizei hat natürlich bei den Gossen ringsherum abgesperrt. Und der Nordkonvoi, der Rote Pfeil, das war so Bremer und Hamburger, die haben sich da in den Waldrand getroffen und sind dann, hier war eine Polizeisperre, sind ausgewichen, sind also übers Feld in, auf diese Heidmarkhalle zugelaufen. Und der gelbe Pfeil, das war dann so die Leute, die also aus Nordrhein-Westfalen und Göttingen kamen, die kamen zu spät, liefen denen dann noch hinterher, aber da war die Wurst schon gegessen. Was ich also jetzt erkläre, ist ein ganz die ganze Aktion ist völlig spontan, ohne Leitung, ohne Koordination entstanden. Und ich habe jetzt einen O-Ton von jemandem, der also in diesem Nordkonvoi dabei war. Ein Motorradfahrer, der gar nicht zu unseren Zusammenhängen gehörte, der über die Aktion wohl geil fand, auch ein Linksradikaler aus der Gegend, wie ich dann später feststelle, hatte sich auf eigener Initiative aufgemacht und hat das also so ein bisschen koordiniert, sodass er dann ins Spiel kam und ihnen überhaupt zeigen konnte, wo es ging. Jetzt also die Situation, da Marsch auf diese Halle. Diese Öffnung war einfach so, dass wir als Großteil der Eltern schon vorgefahren sind und wir sind dann raus auf dem Parkplatz von die Meldung, wenn man direkt von der Autobahn in Fall in Bostel runterfahren würde, gibt es ein Polizeikontroll. Deswegen wurde gesagt, dass wir eine Auswahl vorher runterfahren, das war dann der Offenmarkt und sind dann mit dem Motorradfahrer, der uns geleitet hat, sind dann vorher runtergefahren, also Dorf, Straße, Landstraßen da. Und dann war auf einmal irgendwo dann diese eine, ich erinnere mich an die eine aus Waldbank, die da stand, rechts und links der Straße und mit ein bisschen Polizei und davor hat man dann angehalten. Und es war natürlich klar, dass man sich da nicht zugelassen war, schon da von der anderen Anfang im Osten. Man konnte das dann auch schon sehen, die Stadt, und wir sind weiter ausgeschieden und sind dann einfach vorbeigegangen an dieser Stelle. Aber rechts und links waren Felder, und da konnte der Ufer waren so viele Bullenwanzer nicht, die die Felder hätten haben können. Die konnten ja nur die Straße blockieren und dann konnten die Felder ja nicht marschieren. Also es war einfach so, man war gut drauf, hat die Situation einfach abgeschätzt und es wusste auch. Es gab also wie gesagt keine Anleitung der Aktion. Und dann kommt also diese Halle, das wird jetzt auch nochmal ganz eine Stille. Meine Erinnerungen daran sind, das ist eine sehr entschlossene Situation, weil man ist also über die Felder rübergegangen und dann kam wir in eine kleine Dachgasse und das war so eine Wohnstraße und da musste man durch und also ich erinnere mich noch, dass dann dort die Jägerzäune dann zerlegt wurden und die dann entsprechend bei den Schlagstücken auszurüsten, die noch keine hatten und dass man dann Richtung Halle dann weiterging und dann kam wieder irgendwann in den Weg. Ja, das ist ja auch gleich noch weiter wissen. Ich war ja eher vorne, aber ich hatte dann das Halle und da habe ich sie mal gehabt. Und da war es so, dass die Polizei dann da stand, weil da war mal die Shuttlewagen-Abstellung, die spanische Reiter stand da, die wurden dann beiseite gezogen. Die Polizei war sehr passiv, die hatte sich dann so eingeliebt, die hatte dann so einen Schildkrötenaufbau gemacht. Die erste Reihe brauchte dann und die anderen standen, hatten dann ihre Schilder draufgebaut und so eine Schildkröte und dann sind sehr passiv, aber wir sind halt auch gar nicht nach vorne gekommen und die wurden dann eingedeckt und ja, das war so meine Bilder, dann diese Situation so vor der Halle und die Polizei anhalten, dann hat er die Kommando gestellt, das hieß dann, das war weiter hinten, die ist dann von der Seite gekommen, die ist jetzt in Kram einhalten und hat versucht dann diese Spitze sozusagen abzuschneiden. Jetzt ist egal, gleiche Adresse, aber jetzt nur mal ganz kurz dieses Bild auf euch wirken lassen. Das war also jetzt das eine Bild, wenige Sekunden später, oder sah es dann so aus. Also Rock'n'Roll-Durchbruch bis vor die Halle, aber dann kam natürlich auch Verschärfung und dann ging es also dann in die andere Richtung. Aber es war ein ganz guter Anfang. Ja, das Bild hier ist in diesen Zusammenhängen entstanden. Ich will dich kurz erklären, dann kommt vielleicht noch ein O-Ton dazu. Es gab DemosanitäterInnen, wie ihr seht hier, die hatten früher so ein rotes oder schwarz-rotes Kreuz sich dann auch so umgehangen und darauf genäht. Das ging so, bis die Bullen dann speziell auf die Jagd gemacht haben, dann haben sie das so nicht mehr machen können. Das waren auch meistens Medizinstudenten und so weiter, die wussten, was sie machen. Und ihr seht, die haben so Helme und Lederjacken und so, das war damals so die Mode. Dieser Mann hier ist allerdings kein Autonomer. Sieht man, der wird ein bisschen an dem Bart. Das ist ein Polizist, der so verletzt worden ist und von den Demosanitätern versorgt wird. Die haben also keinen Unterschied gemacht, vorgefallen sozusagen. Und dieser Polizist spielt jetzt hier noch gleich eine Rolle, aber erst nochmal die Schilderung der Situation. Die SGK-Einheit, der eingegangen ist, man muss nur bedenken, das war ja nicht geordnet, das war damals noch in der Zeit, als die Polizei nochmal geschlagen werden konnte, weil von ihrer Ausrüstung her war, also das, was man selber zur Verfügung hatte, für den Unterbleib werden. Also ich erinnere mich an die Situation, ich war jetzt nicht selber mit der Einheit, die dann angegriffen wurde, sondern mit einer anderen Seite der Richtung, dass man sich dann so gut überstand, ne? Und da stand die, der Polizist dort, da hatte seinen Schlagstock, der sagt Helm, er hatte seinen Bügel und man selber hatte auch sein Helm und sein Bügel und mit dem Unterhalt und Küsten noch ein Schild auf der anderen Seite. Aber ansonsten war die Ausrüstung so fast gleich fertig. Und das führte dann für das nur noch bei dem einen oder anderen Treffer dann konnte und ich wollte auch so schlagen von dem Bullen. Ich meine, dass die Szene einfach noch das harte Schockkämpfer dabei ist, dass er auch trainiert hat, Schockkampf und gar nicht wirklich übernommen, dass er dann wegen Handschüler hatte, weil er den Schlag abbekommen oder dass er gut geäußert gewesen ist. Und das war die Situation, dann war die Polizei, hat ihn nicht gerettet, dass sie so entschlossen hat, war, dass man ihn auch nicht wegläuft. Also, wenn die kommt, dann war er erschienen und die 10 Leute, die man da halt aufspielen. Und das hat also geführt, dass sie nicht eingebaut worden sind. Ja, es hört sich ganz gut und locker an und so weiter, das war auch eine Eskalation. Aber man sollte das jetzt nicht als Heldentat sagen, verstehen lassen. Natürlich gab es da bittere Realitäten. Also die Bullen haben da ziemlich reingehauen, mit Hunde auf Leute gehetzt, die sich da auch festgebissen hatten. Also eine Menge Verletzte und auch einige Verhaftete. Es ist also nicht einfach nur so ein doppelter Spaziergang gewesen. Trotzdem hat man sich dann zurückgezogen, wir sind auch hier immer einfach so geflüchtet, man hat wieder Helm, man ist dann in so einen Ketten zurückgegangen, Leute gehen jetzt hier rückwärts, es ist da keiner zurückgeblieben, man ist da zusammen hin und dann auch sozusagen einigermaßen geordnet zurückgegangen. Am anderen Tag waren dann die Zeitungen voll mit solchen Bildern und solchen Überschriften, außergewöhnlich brutal, treffen die Autonomen an und damit wurde jetzt autonomer Antifaschismus, militanter Antifaschismus ein Begriff für weite Kreise. Es gründeten sich auch neue Gruppen darauf hin. Antifaschismus wurde Thema in der autonomen Szene. Es ging jetzt also langsam ineinander über. Es bildete sich zu der norddeutschen Koordination, den norddeutschen Treffen, ein nordrhein-westfälisches Treffen. Also diese autonome Antifaschismus, Antifa, hatte damit, also wurde damit so ein allgemeiner Begriff. Es wäre allerdings nur eine Facette bei dieser Geschichte von dem Boss, den gemeinten militanten Angriff und das Echo in der Zeitung. Es gibt ja noch einen anderen. Wir haben diesen verletzten Polizisten gesehen, dazu gab es eine Reihe von Fotos und dann wurde auch ein Typ gesucht. Dazu gibt es jetzt das Bild, das also auch bundesweit in der Presse gewesen ist, und nochmal ein Foto. Dabei kommt der Name Liegedealer auf, das muss ich kurz erklären. Es gab in den 80er Jahren noch linksradikale Rocker-Zusammenhänge, kann man sich heute kaum vorstellen. Und zwar gab die Rap Revenge aus Duisburg, die waren auch mit. Ali Bosch, ich kann mich noch erinnern, dass die Flugblätter verteilt hat. Ärger mit Nazis, anrufen, dann stand eine Nummer. Das war alles, mehr Botschaft brauchte man nicht. Die wilde Rolle aus Mannheim, sondern die Legendärtruppe. Und aus Hamburg eben die Liegedealers. Die Liegedealer sind ja die legendäre Mannschaft von Klaus Störtebeker gewesen. Nach denen haben sie sich benannt. Das war auch die hinten ihr Badge. Die war tot als Sklave, stand da auch. Jedenfalls der Typ, der jetzt da eine Rolle spielt, war von den Liegedealer. Und das meint also, dass, wenn er das jetzt hier gleich sagt, das ist das Fahndungsgruppe. Die Fahndung war ja als unbekannte Fahndung ausgeschrieben. Und das Bild war ja eindeutig zu erkennen, weil das nur die Hälfte des Gesichtes so verdeckt war und nicht ganz gut. Und dann ist er dann identifiziert worden, ist dann 2 Jahre hat er dann untertauchen müssen und ist dann während der Zeit dann eben von seinem Genossen versorgt worden. Also es wieder auch. Und nach 2 Jahren hat er dann einmal den Kontakt zum Staatsanwalt wiedergestellt und gesucht wurde er wegen öffentlichen Totschlags. Also das war ja das Mundgehänge dann auch, wo der Polizist ja also auch den Kopf gab, wurde er dann auch von der EU dann wurde er dann auch fachgerecht versorgt. Und dann kam ich erzählen, der war gut, die Uhr machen dann auch seinen Totschlag. Und nachher ist es dann zu einem Strafverfahren gekommen, das ist bei einem Strafbefehl gewesen oder sowas. Er ist dann zu einer 400-500 Bewährungsstrafe dann vorgeschreibt. Das versteht jetzt natürlich Unsinn, das war keine Eisenstange, wenn der dem eine Eisenstange über den Hals gehauen hätte, dann hätte er daneben gelegen. Das war natürlich ein Holzknüppel, aber es wurde eben zur Eisenstange dann ausstaffiert. Wie gesagt, ich möchte hier nochmal betonen, 2,5 Jahre illegal zu leben, ist auch kein Zuckerschlecken, auf die Rente kann man es auch nicht anrechnen lassen. Also das ist schon eine harte Nummer gewesen und danach, wie gesagt, war das abgeflaut und dann war die Strafe relativ gering. Vielleicht auch ein Hinweis, falls irgendwann mal die Gelegenheit kommt, es ist manchmal ganz empfehlenswert, erstmal sich zu ducken und nicht in Erscheinung zu treten und erst später zu sagen. Das war ein wichtiger Fakt, aber das alleine hätte bei dem Postel auch noch nicht so besonders gemacht. Das Foto, was ich gezeigt habe und die Fahndung, war Bestandteil eines Artikels, der im Arbeiterkampf abgenommen worden ist, der Zeitung des KB. Der KB war ja immer noch Mitglied der norddeutschen Koordination und der Artikel im Arbeiterkampf, der kanzelte praktisch die Aktion von Fanny Gostel ab, nach dem Motto, kann man hinter der NPD-Partei da gar nicht verhindert, der Antifaschismus-Autonom würde sich einfach darauf reduzieren, schwer ein mit der Polizei und den Nazis haben zu wollen. Und also ein ziemlich ätzendes Ding. Und dann kam also noch dieses Foto, was er eben gesehen hat. Und das animierte dann eine Gruppe aus Hamburg dazu, aus autonomen Zusammenhängen, den Arbeiterkampf zu überfallen. Wichtige Unterlagen und Produktionsmittel aus der Redaktion zu entwenden. Und zu sagen, er hat dann eine Erklärung anzudrucken von uns mit also Punkt und Komma, wie wir euch die ergeben, sonst kriegt ihr eure Sachen nicht zurück. Das war ein klarer Machtkampf. In Politik geht es immer um Macht, auch in kleinen Zirkeln, auch in kleinen Gruppierungen, heute, früher, immer. Und hier war der Machtkampf also ganz klar zu sehen. Ich habe jetzt einen Originalton vom Arbeiterkampf, wie die diesen Angriff empfunden haben. Ein Eingriff, aber grenzüberschreitend, weil vorher und auch danach hat es nichts vergleichbar gegeben. Also weder der Staatsanwalt, noch irgendwie die Fraktion der Linken, noch Neonazis haben jeweils Organisationsräume das kommunistische Los überfallen. Der Eingriff war so schwerwiegend, dass Technikmaterial, Handelsmaterial ist entwendet worden. Das heißt, die Produktion der Zeitung ist ganz massiv durch diesen Eingriff verhindert worden. Wir haben sehr viel solidarische Hilfe gekriegt, teilweise von anderen Fraktionen, Autonomen, aber auch aus den anderen Medienpublikationen in Hamburg und auch darüber hinaus. Und so konnte das Erscheinen der Zeitung weiterhin gewährleistet werden. Für uns war das damals ganz zentral. Wir waren quasi eine Zeitungsorganisation. Das heißt, Tränen angeguckt, das konnte sich wurde bei Herausgabenpublikationen des Arbeiterkampfes. Und wenn man durch eine Aktion dieses Organ so zentral trifft, lebt es auch die Organisation, aber aufgrund der eben beschriebenen solidarischen Hilfe von anderen Fraktionen konnten wir das zum Glück verhindern. Wir sind nicht juristisch gegen die autonomen Genossinnen vorgegangen, das war für uns natürlich auch unintern. Sie haben versucht, das intern zu regeln. Es hat dann auch eine Kündigung gegeben, das, was sie wollten, dass Positionen abgedruckt wurden, ist geschehen. Es sind teilweise Sachen auch wieder zurückgegeben worden, aber es gibt nach wie vor Sachen, die dauerhaft verschwunden sind. Das ist also die Seite, wie es der Kommunistische Bund gesehen hat. Und jetzt habe ich natürlich auch die andere Seite gefragt, warum man da jetzt aktiv geworden ist. Dazu auch noch kurz ein Votum. Der KB, der war verdammt arrogant, also ist verdammt arrogant immer aufgetreten. In Hamburg jedenfalls und so taktischen Leuten, und so weiter. Da waren viele genervt. Und dann gab es diese moralische Empörung, die dann also auch ein bisschen weiter gefordert ist, dass der KB hat ja gesagt, wir sind bekloppt, wir wollen immer nur irgendwie uns mit den Nazis kloppen und so. Die hatten eine andere Strategie, die haben auch zum Teil, also es gab so eine Geschichte in Hamburg, die AMS, die wussten von einem AMS-Treffen, Kühn und Co. und hatten das ausgecheckt und technisch auch schon mal einiges in die Wege gebracht und wollten was draus machen. Und der KP hat immer gesagt, Medien, nur mit den Medien, es muss über Öffentlichkeitsarbeit gehen. Und die haben das also versucht zu vertreiben. Ne? Und haben also irgendwelche Medien trotzdem Bescheid gesagt und so weiter. Und da gab es schon Gründe, warum man mit KP sauer war. Ne? Also besonders dann die Niederlande. Aktionen auch waren und so. Und dann war dieses Foto mit dem angeblichen Totschläger da, der dem Bäumler was über die Hürde gegeben hat, was überall in der Presse war, aber was dann der AK auch noch dick aufmachte und dann also auch mit der entsprechenden Wertung hat und so. Ne? Und da wurde, also das war so, der unterstützt die Verfolgung von. Also was ihr hier seht, das ist ja so aus dieser Zeitphase, sieht zwar ähnlich aus, meint aber was ganz anderes. Die autonomen Antifas, die Antifa dann praktisch aus entsteht, die meinen das also so dieses Abzeichen, man will den Nazis auf die Glocke hauen sozusagen. Der KB will das also eher über Öffentlichkeitsarbeit erreichen. Eigentlich sind das gar nicht so total unvereinbare Positionen, aber das stand halt gegeneinander, das war ein Machtkampf. Der war aber wesentlich, denn der KB gibt es ja mit ein paar Vertretern Teil dieser Koordination, aber sein politischer Einfluss war gebrochen, er hat also nicht mehr viel zu melden beim Norddeutschen. Es war wesentlich dafür, dass eine clandestine Organisation entstehen konnte. Das heißt, nicht das Norddeutsche an sich, aber ein paar Leute aus dem Norddeutschen bildeten also einen familiären Zusammenhang und begannen dann systematisch Anschläge gegen neofaschistische Strukturen, die damit verbundenen Staatsapparat durchzuführen, kontinuierlich über viele Jahre, bis 1989 sind da also über 50 Anschläge bekannt geworden oder registriert und dazu noch viele weitere Aktionen, wie zum Beispiel hier eine typische Aktion aus dem norddeutschen Zusammenhang, da die Fahrzeugpark der Wehrstruppe Hoffmann, Wehrstruppe Jungs, der komplett abgebrannt ist, samt den Stallgebäuden daneben. Oder auch solche Sachen hier, wie die Hakenkrallen, das gab damals sogenannte Revanchistentreffen, also Schlesier-Treffen in Hannover, das wurden die Dinger irgendwie bei den Zügen oben drüber geworfen, das hat später die Castro-Bewegung sozusagen übernommen. Diese Wurfanker stammen eigentlich an die Seite aus der Schweiz, die haben ja so ein Milizsystem, gehen davon aus, dass die Schweiz bei einem militärischen Angriff sowieso überwunden wird, und dann so eine Art Partisanen. Krieg entwickeln, dann gibt es so von dem Major von Dach zwei Bücher, die heißen Der totale Widerstand. Die waren dann uns so wie verboten, aber natürlich konnte man die irgendwie sich beschaffen. Stehen so Sachen drin, wie man aus Schiebachs Sprengstoff bauen kann und andere interessante Geschichten und dann auch diese Hofanker sind daher. Solcherlei Aktionen, die also durchaus auch das Kaliber hatten, wie ja so revolutionäre Zellen oder andere militante Gruppen, die damals tätig geworden sind, bloß war das hier eine ganz andere Strategie. Es hieß, niemals den gleichen Namen verwenden. Denn wenn ich mich jetzt nenne, revolutionäre Zelle 1, 2, 3, 4 und die erwischen mich bei Anschlag 4, habe ich 1 bis 3 auch wieder auf dem Zettel. Das muss nicht sein. Also immer einen anderen Namen, immer eine andere Technik. Immer Dinge verwenden, die also nicht militärisch sind, kein militärischer Sprengstoff und so weiter, sondern was man also im Baumarkt kaufen kann. Die Idee war ja auch, dass die Leute das nachmachen, selbstständig nachmachen sozusagen, deshalb an den ganzen Anschlagserklärungen dann auch technische Anleitungen war, wie das also im Einzelnen durchgeführt worden ist. Und ganz klar war, es soll niemand getötet werden, kein Krieg führen und niemanden umbringen. Es sind militante Aktionen, Sabotage, aber eben keine Kriegsführung. Das also hat das dann doch unterschieden. Es ist tatsächlich so gewesen, dass es also lange Zeit unentdeckt geblieben ist. Also bis 1984 gründen sich also diese Strukturen. Wir könnten jetzt die Gelegenheit nutzen, eine kleine Pause zu machen, bevor wir zu Punks, Skins und Mord und Totschlag kommen. Vielleicht Viertel nachher was, 10 Minuten oder sowas. Schauen wir so 20 Jahre, dass wir 20 Jahre wieder reinkommen, 5 vorher weitermachen, weil sonst wird das viel. Mal 10 Minuten brauchen. Thank you. zurück. 1984, als ich also diese Koordination jetzt gewinnt, Antifa ist jetzt auch schon ein feststehender Begriff, auch in dieser autonomen Szene. Es gibt also auch schon militante Aktionen und so weiter und so fort. In der Zeit, wo die Autonomen aufkommen, also fast gleichzeitig mit ihnen, gibt es auch eine andere Gruppe, die zumindest im deutschsprachigen Raum deutlich wird, die Punks. Da gibt es auch Übergangsfelder zwischen Autonomen und Punks, die immer ein bisschen mit Subkultur sozusagen verbunden gewesen, aber trotzdem sind das wirklich zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist eher politisch orientiert und das andere mehr subkulturell orientiert. Aber wie gesagt, es gibt da Übergänge, insofern auch klare Verbindungen. Und man hat also miteinander zu tun. Gleichzeitig oder wenig später, als die Punk-Bewegung also den deutschsprachigen Raum erreicht, tauchen auch die Skins auf. Und ich habe mich mal so ein bisschen intensiver damit befasst. Es ist tatsächlich wohl so gewesen, dass die ersten Skins, die es gab, ehemalige Punks waren, denen die Punks zu süffig waren. Und die haben sich dann also diese andere Kultur zu eigen gemacht. Allerdings eine Arbeiterklasse, weiße Arbeiterklasse und so weiter, spielt hier vornherein ja auch eine Rolle. Es gibt eine Reihe von ihnen, die relativ schnell im rechten Fahrwasser gewesen sind. Und so dass man also leider sagen muss, dass also nicht nur in den 80er Jahren, das zieht sich also bis heute, zumindest bei den Hooligans durch, zumindest damals, die Neofaschisten, vor allem die FAP unter den Skins und den Hooligans ihr Rekrutierungspotenzial gesehen haben. Das führte dann dazu, dass es also rechte Skins sich organisiert haben, die in die Chaostage der Punks, die damals in Hannover stattgefunden haben, also 1984 weit mobilisiert haben. Es gab natürlich relativ schnell auch linke Skins, das ist also auch gar keine Frage, aber in dieser Zeit hatten also die Rechte schon da noch das Oberwasser. Wir von der Norddeutschen Koordination, und dann sind es aber langsam, wie wir sagen, nicht damit persönlich beteiligt waren, wussten also von diesen Geschichten, und das Hannover liegt ja so im norddeutschen Bereich, und sind also deswegen auch hingefahren zu dieser Veranstaltung, haben uns also unter das Volk gemischt, und da die Skins also nur die Punks in ihrem Feindbild, Feindschema hatten und nicht auf sozusagen normal gekleidete Leute geachtet haben, haben sie da ganz schön einen draufgekriegt in Hannover. Es gab auch nur diesen einen Versuch dann von ihnen, also die Straße nicht für sich erreicht worden. Aber es war also typisch, dieser Übergang oder dieses auch Agieren mit der Subkultur. Ich habe hier nochmal einen anderen Eindruck dazu. Und die Leute, die dabei waren und dazu kamen, das finde ich also auch für die Antifa-Bewegung im Vergleich zu anderen politischen Gruppen, finde ich einen Unterschied. Wir waren nicht so akademisch drauf. Also es gab auch eine ganze Reihe jugendlicher Kreuz oder so, die dazu gekommen sind. Die hatten mit Punks keine Probleme oder so. Dann waren die anderen, waren die uns zum Beispiel, waren ja sowieso ein bisschen höhere Töchtern, ja? Das muss ich vielleicht noch kurz erklären, die Anti-Uns. Die Anti-Imps, also die Imperialisten waren zwar viele, aber es gab den speziellen Begriff Anti-Imps, das war praktisch der Fanclub der RAF. Und die RAF hat ja immer solche sehr schwierig zu lesenden Tatrakt- und Anschlusserklärungen verfasst. Und nur wer die lesen konnte, informiert war und auch einen Duktus auch kannte, der gehört also zu dem Kreis Anti-Imps und der ist also nicht beherrscht. Der scheint so ein bisschen raus, obwohl das meint hier die Genossen mit höheren Löchern. Ein ganz entscheidender Punkt dann in der Entwicklung, erstmal vorausgeschickt in Süddeutschland, gab es natürlich auch dann Antifa-Aktionen dieser Zeit, wo man also auch Sachen anders wahrgenommen hat in der neuen Generation. Eine Aktion, die man vielleicht mit dem Fall in Boston ein bisschen vergleichen könnte, in Nesselwang 1985 in Bayern, auch so das SS-Veteranentreffen, Schönlamm ging es vor dem Hotel Krone hin und her mit der Polizei, das war auch groß in den Medien und so weiter, das bildete sich keine Struktur daraus. Es gibt also eine einzelne Aktion, die jetzt keine politische Wirkung darüber hinaus entfalten konnte. Das ändert sich relativ bald. Frankfurt am Main, Hier seht ihr wieder eines der avantgardistischen Flugblätter in der Zeit. Also selbst in den 80er Jahren hat man schon normale Überschriften gesetzt, aber hier mit der Hand geschrieben, damals vom Preisknaller im Sonderangebot, die Faust ausgeschnitten und das andere mit der Hand da hingeschrieben. Und zur einen Seite wird also hier diese Schreibmaschinenschrift dann unkenntlich gemacht, indem man drüber malt oder das andere in der Hand schreibt. Also dieses Flugblatt richtet sich natürlich nicht an die Allgemeinbevölkerung, die sowas also nicht lesen würde, sondern hat ganz klar subkulturelle Fans sein Anklänge und richtet sich an die Szene. Es war eine kleine Aktion, nämlich die NPD hat im Gallusviertel, im Haus Gallus sogar, das ist so eine Art Stadtteilhaus, das sich verschiedene Vereine mieten können, die Veranstaltung machen, hat eine Veranstaltung dort angekündigt und die örtliche regionale Szene hat dann mobilisiert, wir blockieren dieses Gebäude. Was aus dieser Aktion entstand, konnte man also vorher wiederum nicht wissen. Es endete dann mit dem Tod von Günter Sare, der von einem Wasserwerfer der Polizei überrollt und getötet worden ist. Ich habe jetzt ein paar Originaltöne dazu von jemandem, der so in dieser Zeit dabei gewesen ist, bei dieser Demonstration dabei gewesen ist, der jetzt erstmal die Situation schildert, kurz vor dem Tod von Günter Sare. Ich habe dann auch dieses Foto, was also ihn zeigt, wie er vor dem Wasserwerfer wegläuft. Das sind zwei Strahlen zu sehen, müsst ihr noch gleich darauf achten. Einer kommt von der Seite, sprüht ihn um und der andere fährt dann drüber weg. Aber hier kurz der O-Ton zu dieser Demonstration, Haus Gallus. Um das Haus Gallus herum war ich so in der Funktionswege gerade zustande gekommen. Ja, es waren bestimmt 600 Leute. Polizeikräfte weiß ich jetzt gar nicht. Die standen, glaube ich, eher direkt vor dem Eingang nur. Die Polizei hat dann angefangen, diese Wasserwerfer einzusetzen. Der hat vorher auch Schlagstöcke eingesetzt, um die Blockade aufzulösen. Auf jeden Fall wurden immer wieder mal Gassen reingehauen, um dann auch Besucher dieser NPD-Veranstaltung reinzuschleusen. Und ich glaube, es war dann auf jeden Fall dunkel, als es anfing, dass die Polizeikräfte massiv mit diesem Wasserwerfer ziemlich schnell rumgefahren sind, wo wir uns so dachten, also ich weiß noch, dass ich in dieser Situation, da war meiner Meinung nach Gnesserie auch noch nicht getötet worden, sind wir gerannt vor diesem Wasserwerfer geflohen und das war so ein intuitiver Gedanke, wir müssen runter von der Straße, sonst werden wir überrollt. Das weiß ich noch sehr deutlich, dass also wirklich diese Wasserwerfer eine Gefahr dadurch dargestellt haben, dass sie unheimlich schnell über die Straße gereist sind, in Aktion, also mit angeschalteten Düsen. Ja, Günter wird getötet. Daraufhin gibt es dann natürlich eine Reaktion. Die Leute müssen sich erstmal fangen. Also, das ist nicht so eine einfache Sache, da einen da von der Straße zu holen. Da ganz dramatische Fotos. Dazu will ich jetzt aber nicht näher gehen. Ich will jetzt nur die Stimmung. Der am nächsten Tag wurde so eine große Demonstration in Frankfurt aufgerufen. Es wird also gleich der Name Zeil noch fallen. Das ist mal kurz für die, die es nicht wissen. Das ist so die große Straße. Kaufstraßen Frankfurt am Main, da gibt es diese eine, die vom Bahnhof abgeht, und die wurde also dann in diesem Abend total entglast, also von oben bis unten. Die wurden also einige 100.000 Mark Sachschaden, also als Antwort auf den Tod von Günter Sare. Ihr müsst euch das auch so vorstellen, wir haben es ja nicht einfach abstrakt als Genossinnen und Genossen gesehen, sondern mehr so als Brüder und Schwestern. Das war eine klare emotionale Reaktion, sie haben einen von uns umgebracht und das müssen wir ihnen zurückzahlen. Das war also eine klare emotionale Geschichte, braucht man nicht lange drüber reden, das halte ich auch für richtig. Also das kann man nicht einfach so wegschrecken, wenn jemand umgebracht wird. Hier was zur Situation im Tag darauf. Ja, ich stimme am nächsten Tag mal ganz an. Es war schon klar, da muss eine Antwort her. Ja. Also ich selbst war jetzt da eher auch noch, ich würde jetzt mal überhaupt ängstlich, aber es war klar, es wird eine Antwort geben, die nicht gewaltfrei sein wird. Das war deutlich. Man hätte sich auch nicht von Polizeikräften aufhalten lassen. Es gab dann eben diese Scherbendemo, die bekannte. In Frankfurt die Zeil. Genau. Es wurde ja sehr groß mobilisiert und es kam dann auch einigen speziell aus der autonomen Militantenbewegung, um an der Demonstration teilzunehmen. Diese Demonstration gab es also einige Tage lang, auch in Frankfurt war eine als Schwerpunkt, bundesweit oder Frankfurt war ein Schwerpunkt. gehört immer wieder Auseinandersetzung mit der Polizei. Aber genau, sag nochmal, was generell zum Polizeivorgehen gesagt. Ja, die Stimmung war natürlich sehr aufgepusht. Also dieser Tod von Hündesaree war ein sehr einschneidendes Erlebnis für alle der ganzen Bewegung. Die Polizei hat vor allem auch in den nachfolgenden Tagen sich nicht gerade zurückhaltend verhalten. Also es gab sehr brutale Übergriffe, die eindeutig gezeigt haben, auf welcher Seite die Polizei nicht steht. Nicht auf Seite der Antifaschisten. Ja, also es war einfach deutlich, dass die Polizeikräfte sich eher mit ideologischen Ansätzen verbunden fühlt, die den antifaschistischen Widerstand bekämpfen. Wie gesagt, Frankfurt am Main war ein Zentrum, aber es waren bundesweit praktisch 14 Tage. Und ich meine, das waren die 14 Tage der Bundesrepublik, also die mit den größten Unruhen, die Bundesrepublik bis jetzt erlebt hat. Es gab auch hier und da, ich glaube in Wien und so gab es auch Solidaritätsaktionen, auch bei einer Scheibe und so weiter. Das ist in unserem Blick zu abgehen, hing damit zusammen, es gab eben eine relativ große Szenerie, aber es hing auch mit damit zusammen, dass Norddeutsche existiert und auf den norddeutschen Treffen kam dann die Meldung vom Tod von Hündesaree an und es wurde dann darauf, es war zufällig an dem Abend, also ein Treffen am Morgen, es wurde dann abgebrochen und fuhren also in die Städte und dann ging es los, jetzt habe ich auch nochmal so rot. Wir haben ein Wochenendtreffen, Samstag und Sonntag. Da kam am Samstag irgendwann die Nachrichten von dem Tod von Hündesaree rein. Und es war, also, hat keine paar Minuten gedauert. Okay, wir fahren nach Hause und es geht was aus. Und da ging was aus am nächsten Tag. Überall. Das war aber, das finde ich auch so, diese Entschlossenheit, die wir damals hatten, also viele von uns, oder viele aus dem Kreis, oder Gruppen auch. Ne? So wie das auch an solchen Beispielen deutlich wird, die Hamburger Kette, die dann einfach losmarschiert oder rückwärts, wie das da gestern beschrieben wurde, schafft. Also mit so einer Selbstverständlichkeit und auch so einem Selbstbewusstsein, das hat auch schon Eindruck gemacht. Und das hat natürlich auch dann Leute angezogen, also junge Leute. Ne? Also es ist klar, dass der Antifaschismus die Antifa nicht nur Neonazis bekämpft, sondern sich als systemfeindlich begreift, antikapitalistisch, damals hat man es auch antiimperialistisch teilweise genannt. Inhalte gehen also weit über das Verständnis des einen Antifa-Kampfes und jeher hinaus. Dazu vielleicht auch nochmal ein Votum. Was auch auf einen Großteil der Gruppen zutrifft, die im Norddeutschen organisiert wurden. Wir haben nicht nur Antifa-Politik gemacht, sondern waren auch mit anderen Sachen befasst, ob das nun die Akademie war oder irgendwelche anderen Geschichten. Also wir haben uns also auch viel, und ich glaube, das ist heute nicht mehr so, ganz viel auseinandergesetzt. Und auch Theorien und Verhaltensweisen, ob das nun war, wie geht man mit Leuten um, die man zur Feindseite zählt, oder wie ist es ideologisch begründet, dass man nicht nur die Faschos ins Auge fasst, sondern auch sieht, was da sonst noch passiert, wie steht man zur RAF und zu den Hungerstreiks und so weiter. Also es gab eine ganze Reihe von Themen, an denen wir so dran waren. Es gab also diese inhaltlichen Papiere und dann gab es natürlich auch diese Aktion, die ich jetzt schon ein paar Mal dargestellt habe, und das muss natürlich verbreitet werden bundesweit. Und es gab natürlich keine Zeitung, also überhaupt nirgendwo, die das also irgendwas transportieren könnte, die waren natürlich verboten. Es gab eine Lücke im System, die das holländische Presserecht ist ein bisschen anders als das bundesrepublikanische. Anders als in anderen europäischen Staaten, muss man sagen, was ich damals. Da schien die Schalten in die Zeitung der Christelkrant, also die Schnipselfront. Konnte man also seine Papiere hinschicken. Es erschien mehrsprachig das Magazin und es wurde dann also meist eine Deckadresse in Buchläden geschickt. Und die Szene hatte damit also praktisch ein Organ, mit dem man sich informieren konnte. Es gab damals das Internet noch nicht so wie heute, man war also auf das gedruckte Wort noch angewiesen, braucht also eine Zeit. Aber so ein internes Informationsheft sozusagen, das reicht natürlich nicht aus, um größere Kreise zu erreichen. Und so kam es dann 1987 ungefähr zum Zusammenarbeit mit der Radikalen, die so eine Art zentralurbane autonome Szene gewesen ist. Die war kriminalisiert, erschien also nur noch illegal. Es gab dann ein paar Kontakte und so ist also die Antifa-Aktivisten in die Redaktion der Radikalen gegangen. Diese Zusammenarbeit endete dann mit dem Ende der autonomen Zusammenhänge 1989, wo auch die Radikalen gehört, also mit zu diesem Komplex der Antifa-Geschichte. 1987 geht es dann relativ rasant den Berg hinunter mit der Antifa. Das hat Bewegung, das hat unter anderem damit zu tun, dass die autonome Bewegung an sich in eine Stagnationsphase getreten war. Bei der Antifa kann man es ganz klar sehen, es gab da diese Parole im Kampf gegen Faschismus auf die eigenen Kräfte vertrauen. Die eigenen Kräfte waren natürlich die Autonomen, wie man so da ansprechen konnte, bei den Militanten. Das funktionierte so lange, wie es also eine größere Bewegung gab, konnte man sich die Illusion hingeben, dass man also mehr und mehr Leute ihr Einverständnis mit dem Staat sozusagen aufkündigen und sich einreihen in diesen Prozess. Aber als es also in die andere Richtung ging, weniger Leute wurden, dann führte es also in die Isolation. Es wurden noch keine Gedanken anverständlich, wie man eine politische Antwort formulieren kann. Die man so Aktionen macht, kann man eine Isolation aufheben. Wo das vielleicht nicht alle Menschen ringsherum auch nur feindlich sind und so weiter. Es ging also, diese Konfrontation wurde immer mehr fokussiert auf die Konfrontation mit den Nazis und dem Staatsapparat, also isolierter, und entwickelte sich nicht weiter. Es kam dann also relativ 1987 dann relativ schnell dazu einigen Problemen, dass im nordrhein-westfälischen Bereich gab es eine Vergewaltigungsdiskussion, sowas gab es ja in den 80er Jahren in allen Szenen, so wellenartig. In diesem Fall ging es hier so um eine relativ klassische Geschichte, also ein Typ, gegen den es entsprechende Vorwürfe gegeben hatte, der die auch ausgeräumt hatte in vielen Diskussionen. Das kamen dann aber neue Leute in die Szene, auch ein paar Frauen, die das von früher nicht kannten, die brachten das wieder aufs Trapez, das wurde also noch vorne diskutiert. Normalerweise hätte man vielleicht diese Konfrontation irgendwie auflösen können, aber da die Zusammenhänge schon so angeschlagen waren und die gegenseitigen Misstrauen da immer weiter gestiegen war, war das nicht mehr konstruktiv zu lösen. Die Zusammenhänge haben sich also daran tatsächlich persönlich entzweit. Im süddeutschen Raum gab es die Stabwartschüsse. Stadtbahn West war ein zentraler Bestandteil dieser autonomen Bewegung. Am 2. November 1987 bei der Nachtdemo hatten ein paar Aktivisten zwei Polizisten erschossen, also zwei Pistolen, die vorher auf einer Aktion von Polizisten geklaut worden waren, haben aber willkürlich nachts das Feuer auf Polizei eröffnet und dabei sind zwei erschossen und einer schwer verletzt. Diese Aktion löste eine Repressionswelle aus, die so die Szene absolut nicht gewachsen waren, wo reihenweise Hausdurchsuchungen und außerdem muss man sich vorstellen, dass jetzt also eher, wenn die Leute zu Tode kommen, erschossen werden, wie zum politischen Mord. Da fällt jegliche Solidarität weg aus dem bürgerlichen Lager. Selbst intern hat man sich also auseinandergesetzt, ja klar, sind willkürlich Polizisten erschossen, nicht der Polizist, der irgendwie was mal da und da gemacht hat, sondern einfach die da eben auf die Demonstranten zukamen und sie einfach reingehalten, bis wir die erwischen können. Das ist eine Aktion, die man so nicht machen darf. Also es hat intern die ganze Szene zerspalten, es hat die Repression gegeben, es ist praktisch abgeräumt worden, die Stadtraumbewegung war am Ende, das Süddeutsche hat sich damit also auch aufgelöst. Im norddeutschen Bereich ging das noch so ein bisschen weiter, es gab ja noch eine Initiative rauszukommen aus dieser politische Sprachlosigkeit, eine Bündnisdemonstration zu machen im Bereich Göttingen, ist in der Nähe von Hannover, gab es dann eine Initiative mit fortschrittlichen Kräften des DGBs und dann ist noch der Grünen, das will man heute nicht mehr hinkriegen. Dann gibt es solche Leute nicht mehr, aber damals gab es sie noch. Also die Grünen und ein paar anderen, die man ansprechen kann, aber wichtig waren die Gewerkschaftsleute, eine Demonstration zu machen hin zu den Neonazis, zum Neonazi-Treffpunkt, um das also öffentlich zum Thema zu machen. Eine Bündnisdemo angeführt von einem schwarzen Block um eben auch aus dem Image herauszukommen, dass man nur hinterm Strauch sitzt und den Nazis auf den Kopf hauen will. Also politisch aus dieser Isolation herauszukommen. Das war eine konkrete Erfahrung aus dieser Demonstration, die es vorher gegeben hat. Das Norddeutsche ist dann zerbrochen an einem internen Konflikt. Das ist eine Geschichte, die nur das Leben schreiben kann und die man deswegen trotzdem unbedingt erzählen muss, weil viele politische Zusammenhänge aus persönlichen Gründen kaputt gehen dann letztendlich. Natürlich war es dem Staatsapparat nicht verborgen geblieben, dass es da kontinuierlich Anschläge gegeben hatte gegen neofaschistische Strukturen. Es gab Ermittlungen und so weiter. Und dann schlug der Staatsapparat zu. 1989 gab es mehrere Hausdurchsuchungen. Zwei Leute waren auch verhaftet und gegen mehrere lief also das gleiche Verfahren. Jetzt passierte etwas, was, wie gesagt, damals schon recht schwer verständlich war und heute umso unverständlicher ist. Die Gruppierungen, die Solidaritätsarbeit leisten wollten, haben sich untereinander total verkracht. Und der Grund war einfach darin zu sehen, dass da eine Beziehung sich verändert hatte. Also ein Typ und eine Frau hatte dann mit einer anderen Frau und so weiter. Eine Beziehungskrise, wie man das sozusagen kennt. Und dann hat dann die eine, die also versucht hat, zusammenzuarbeiten, ging nicht mehr aus persönlichen Gründen, waren also gespalten. Es gab dann diese Solidaritätsarbeit, die konnten keine gemeinsame Solidaritätsarbeit machen, deswegen gab es zwei Solidgruppen, zwei Broschüren, die ihr hier seht, das eine ist das Info, das andere geschweifte Freiheit, die für das gleiche Verfahren, für die gleichen Leute, die im Knast waren, die bedroht waren von dem Verfahren, Solidaritätsarbeit gemacht haben. Erstmal stand in den beiden Dingern immer drin, um was es geht. Das war relativ identisch, aber dann kamen irgendwie hinten die Seiten, wieso die anderen halt so bekloppt sind, dass man mit denen auf gar keinen Fall irgendwas zusammen machen kann und nie wieder zusammen machen könnte. Wie gesagt, es ist also unglaublich skurril, aber es ist so gewesen. Man muss am Ende sagen, es gab ein großes Gesetz. Es gibt keine Aussagen bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei. Trotz aller internen Zerwürfnisse haben sich alle daran gehalten. Es gab keine Aussagen, es wurde keiner verknackt. Letztendlich mussten sie die Leute aus dem Knast rauslassen. Für die Aktion der autonomen Antifa-Kommandos ist nie jemand verurteilt worden. Das blieb also sozusagen auf alle Fälle positiv stehen. Aber nach dieser Phase waren natürlich die Messen gesehen sozusagen. Also die konnten die Leute nicht mehr zusammenarbeiten. Also im Sommer 1989 hört die Koalition, dann die Koalition auf, mit dem Norddeutschland als Letzte aufzustehen. Es gibt dann nochmal eine Tote bei einer Antifa-Aktion, ähnlich wie die eben genannte Situation mit Inter Salé. Conny Göttingen wird bei einem Polizeieinsatz dann vor fahrenden Autos getrieben und stirbt da. Auf jeden Fall eine bundesweite Reaktion darauf. Auch eine riesen Demo und so weiter. Das spielt aber dann nicht so eine große Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung, weil gleichzeitig also die Mauer fällt und natürlich die Wiedervereinigung, dieses ganze Kram da im Vordergrund stellt. Aber für die Szene intern und für das, was in den nächsten Jahren dann erfolgt, ist dann Göttingen, der Tod von Conny, schon noch von Belang. Insgesamt aber ändert sich mit den 1990er Jahren die Situation komplett. Ja, existierende Sozialismus hört auf zu bestehen. Es kommt also zu großen gesellschaftlichen Veränderungen und eben diese beiden sich völlig fremden Staaten, DDR und BRD, werden, wie man das genannt hat, wieder vereinigt. Und das geht einher mit einer nationalen Welle und ja, rassistischen Welle dann auch. Anfang der 90er Jahre, Rostock-Lichtenhagen, es gibt andere Sachen noch, die zu erwähnen, Hoyerswerda, Mölln und so weiter. Ich brauche das hier, glaube ich, nicht im Einzelnen darzustellen. Eine unerwartete Welle auch der rechtsradikalen Mobilisierung, neofaschistische Gruppierungen haben Zulauf und so weiter und so fort. Und dagegen gibt es natürlich dann auch entsprechende Widerstand, der sich also organisiert. Und also auch der weit in das bürgerliche Lager hineingeht, zum Beispiel Lichterkettenaktionen, die halt über 1 Million Leute daran beteiligen und sich dann da öffentlich gegen diese Gewalttaten aussprechen. Es gibt dann so hirnrissige Leute, die meinen, müssen Lichterketten durchbrechen und dagegen was machen und so weiter. Und natürlich ganz klar sagen muss, lass die so mit den Kerzen sich draußen hinstellen, das tut keinem weh, aber warum sollte ich jetzt die, weil ich das nicht radikal genug finde, auch noch attackieren, so Teilmalle, also solche Sachen gab es auch, aber das zeigt ihm, dass es gerade eine breite Solidarität oder viele Leute das beschäftigt hat, auf dem Hunsrück Weg, diese rechtsradikale Welle. In dieser Zeit gibt es eben auch mehr und mehr antifaschistische Aktionen natürlich. Antifa wird zur hegemonialen Tendenz sogar in dieser linksradikalen Szene. Antifa wird also das große Thema und hier dann auch nochmal das Emblem kurz erwähnen, das 1989 dann nur noch so verwendet wird eigentlich. Also das ist das Originale von 32, das hier einen Rettungsring zeigen soll und dann SPD und KPD, also in diesem Rettungsring, darstellen, die beiden roten Fahnen. Und wir hatten ja sowieso schon in den 80er Jahren gesagt, zwei rote Fahnen, das ist eigentlich nicht so unsere Sache. Und KPD, SPD, da können wir auch nicht so viel mit anfangen. Unsere Farben waren schwarz und rot. Nicht unbedingt, weil wir Syndikalisten waren, sondern irgendwie Anarchismus fanden wir ganz gut teilweise, auch Kommunismus, also irgendwie sowas dazwischen irgendwie. Das können wir gut gebrauchen, also schwarz und rot. Nehmen wir also diese beiden Fahnen und wir haben dann 89 nochmal gesagt, wir sind eine linke Bewegung, die sich gegen rechts wendet, deswegen also von links nach rechts. Und später wurde da ein riesiger Diskussionssermon rausgemacht, ob man jetzt die schwarze Fahne vorne oder die rote hinten oder eine grüne oder eine gelbe und wie auch immer. Also da wurden richtig, gab es heftige Auseinandersetzungen, zumindest rot, schwarz oder schwarz-rot. Wobei das natürlich eigentlich vollkommen egal ist, es gibt ja auch niemanden, der das also festzulegen hätte. Ich verwende und propagiere diese Sache, weil ich auch finde, dass sie besser aussieht. Aber das ist sozusagen der Künstler in mir. In der Zeit entsteht dann noch die Antifa. Den Begriff gibt es vor 1989. Es gibt eine breite feministische Bewegung oder auch viele Frauengruppen in der autonomen Szene und so weiter, aber die bezeichnen sich vor 89 noch nicht als Antifa. Antifa ist eine spezielle Organisierung der Frauen, hier so Antifaschismus, Faschismus, also nochmal unter diesem feministischen Gesichtspunkt untersuchen und verstehen, ist eine völlig neue Entwicklung, die es also vorher noch nicht gegeben hat und die also in den 90er Jahren auf alle Fälle eine Rolle spielt mit bundesweiten Treffen und so weiter. Das hat es also vorher nicht gegeben, danach auch nicht mehr. In dieser Zeit gibt es verschiedene Organisierungsversuche. Eine geht spielt die Autonome Antifa-M in Göttingen eine sehr zentrale Rolle, auch für bundesweit dann. Erstmal in Göttingen gegründet. Ihr Markenzeichen wird der schwarze Block, Bündnisdemonstration mit dem schwarzen Block an der Spitze, mit Helm und so weiter. Und hinten laufen dann auch Leute, wie gesagt, fortschrittliche Gewerkschafter, Bühnen und so weiter noch mit. Es gibt aber auch noch andere Aktionsformen, wie solche Agitprop-Aktionen, so Straßentheater-ähnliche Aufführungen, wo also das, was man in Flugblättern schreibt, dann auch der Bevölkerung anders dargestellt wird, die Figuren, die dann auch agieren, ich denke, das ist ja leicht zu verstehen, links das Patriarchat, Kapitalismus, Faschismus, die Medien, beziehungsweise die herrschende Ideologie, der Militarismus vor der Pyramide der Herrschaft, das sind so ganze Szenen, die dann sich abgespielt haben. Also nicht nur einfach darauf zu setzen mit schwarzem Block, sondern irgendwie politische Vermittlungen. Alles das hatte die Idee, bundesweite Organisierungen voranzubringen. Und in diesem Falle hatte es auch eine Konsequenz. Es entstand also die antifaschistische Aktion, bundesweite Organisation. Wenig später darauf auch das BRT, das bundesweite Antifa-Treffen. Es waren zwei Organisierungen aus der radikalen Linken heraus, aber nicht die einzigen. In dieser Zeit gibt es eine Initiative Fels für eine linke Strömung. Die steht auch so teilweise in dieser ABO. Anschließt. Es gibt das Projekt Avanti, es gibt die Edelweiß-Piraten, also es gibt offensichtlich ein Bedürfnis, sich bundesweit zu organisieren. Die ABO löst sich dann 2001 auf, das BRT ungefähr im gleichen Zeitraum. Die Idee der Antifa-Aktion und zweiter Organisation war, eine Organisation zu schaffen, die eine einheitliche Diskussion führt, die aber auch praktisch gemeinsame Aktionen durchführt. Also die Idee war, alle halben Jahre eine große bundesweite Aktion darzustellen. Das endet dann 2000, nachdem es einige Jahre funktioniert hatte. Das hat zu tun mit innenpolitischen Veränderungen Antifaschismus wird zum staatstragenden Begriff. Es gibt ja dann diese rot-grüne Koalition, wo dann eben Joschka Fischer als Außenminister tätig ist. Da gibt es sozusagen den Aufstieg der Anstrengungen und so weiter. Es gibt eine Umdeutung von bestimmten Begriffen. Zum Beispiel der Begriff der Befreiung für den 8. Mai 1945, der einmal statthaft in der Bundesrepublik. Vorher war es ein Begriff, den sie nur Kommunisten verwendet haben. Ändern sich also gesellschaftliche Koordinaten und auch für die Organisation selber. Es ist natürlich schwierig, weil es auf Idealismus beruht. Wenn ich jetzt, wenn ich in einer ABO war, bedeutet das, ich muss eine aktive Gruppe sein, also diese Gruppentreffen zu haben, dann musste man zu den Gruppentreffen der ABO hinfahren, dann musste man noch die Aktionen noch machen, aber so ständig auf Achse und so weiter. Und wenn das nach 2-3 Jahren nicht irgendwie einen Umschlag findet, dann ist der Enthusiasmus dann auch manchmal ja, nicht mehr durchzuhalten. In dieser Auflösungsphase entfacht eine neue Diskussion, die antideutsche Diskussion, die jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich finde es immer richtig und wichtig, sich über Nationalismus auseinanderzusetzen. Ich fand die Diskussion eigentlich an sich wichtig und auch logisch, weil natürlich in dieser Zeit alte Begriffe, wie zum Beispiel der Begriff des Imperialismus, der ja ein leninistischer Begriff ist, nicht mehr auf die Realität anzuwenden war in der Zeit der Globalisierung. Das heißt, man hat die Frage stellen müssen. In diesem Zusammenhang spielte natürlich diese Diskussion eine Rolle. Es war praktisch eine Frage nach den nach neuen Inhalten, also wie man sich da verorten kann. Das an sich ist alles kein Problem. Nur wie sie dann geführt worden ist, oder welche Auswirkungen sie das hatte, das war natürlich dann destruktiv. Es gibt so eine unausgesprochene Gesetze jetzt hochgegriffen, Übereinkunft, dass bei linksradikalen Demonstrationen Fahnen der all existierenden Staaten eigentlich nichts zu suchen haben. Und wenn man dann noch in Israel fahren oder USA fahren, da auftaucht, ist das klar, dass man Provokationen damit erreichen will. Das hat man doch teilweise erreicht. Es ging ja bis zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Außerdem sind dann teilweise Inhalte vertreten worden, die also in ihrer Art so provokativ waren, dass sie also jede praktische Handlungsweise in Frage gestellt haben. Das ging also in die falsche Richtung dann. Grundsätzlich, wie gesagt, war die Diskussion eigentlich richtig, nur die Form in dieser destruktiven Art und Weise ist völlig schiefgelaufen. Es gibt dann neue Organisierungsversuche, die also die heutige Zeit hineinreichen. Einen natürlich hängt mit dem G8-Gipfel zusammen in Rostock 2007, über die interventionistische Linke zum ersten Mal größer in Erscheinung tritt. Sie war schon vorher aktiv, aber da ist sie also besonders hervorgestochen, sozusagen, hervorgetreten. Da geht es jetzt nicht mehr um Antifaschismus in erster Linie, sondern um allgemein Kritik an kapitalistischen Systemen, Globalisierung und so weiter. Man will als bundesweiter Zusammenschluss am besten noch größer agieren. Das andere ist natürlich das Bündnis ums Ganze, das ist also ähnlich also als bundesweiter oder internationaler Zusammenschluss tätig werden will oder tätig wird. Es hat sich in dieser Zeit auch dann durchgesetzt, das zeigt also einen großen Unterschied zu den 80er Jahren, dieser sogenannte zivile Ungehorsam, besonders also in Dresden, als man also diese große Nazi-Provokation, wo hier mehrere tausend Nazis waren, durch Blockaden und so weiter verhindert hat. Und es wurde dann praktisch so ein allgemeiner Trend in ja, so ziemlich der Bundesrepublik, auf anderen Ländern, dass man sich dann da auch bürgerliche Kräfte ansprechen konnte, sich mit auf die Straße zu setzen und sozusagen Straßen zu blockieren. Das ist nicht der letzter Schluss, weil ich denke, sobald es militant werden würde und so weiter, dann, oder da wirklich um Inhalte geht, dann zeigt sich, dass das relativ brüchig ist. Aber als erstmal als eine Aktionsform, um faschistische Provokationen zu verhindern, ist dieses Zusammenagieren durchgesetzt und also nicht mehr so wie in den 80er Jahren, dass da eben demonstrieren die Gewerkschaften in den sieben Bergen und die Militanten stehen da vor der Polizeikette. Also ganz so ist es heute nicht mehr. Trotzdem will ich hier am Ende nochmal den Genossen das Wort erteilen, der in Falimbos uns das ein oder andere erzählt hat schon. Das ist so eine Person, die bei den Behelmen und mit der Latte in der Hand umguckt, wie das denn der Gipfel im damaligen Zeitpunkt und diese Latte, das ist eben also der Jägerfrau, der zerlegt wurde und der Publikum oben halt eben den Hubschrauber in der Hand und der Reihe dann überflieht. Und das war dann auch jetzt meine Logik auch, den Helm dabei hatte und um ihn dann auch zu schützen. Also, in der Zeit von heute kann man sich vorstellen, wenn man als Konfliktemacher Widerstand gegen Nazis dann irgendwie eine Besitzblockade macht und sich dann wieder auf der Straße setzt und sich da einmachen. Und für mich ist es heute noch unvorstellbar, wenn ich mich auf die Straße setze und dort mich dann hinsetze und dann warte, bis ich eine Zeit lang wegtrete. Da habe ich noch keine Vorstellung von konkreten Widerstand. Ja, das wäre sozusagen das Schlusswort. Ich danke mich für eure Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Antifa-Gruppen erwähnt, kannst du vielleicht so ein bisschen noch was erzählen über so migrantische Antifa-Organisierungen, also Antifa-Genschlicks, ist mir so ein bisschen ein Begriff. Ist war das was Bedeutendes oder schätzt du das eher als kurzes Zeichen der damaligen Zeit? Ich schätze es als kurzes Zeichen ein, weil sonst würde es das heute auch noch anders geben, sag ich mal so provokativ. Es ist ganz einfach, dass ich bei den ersten Mai-Auseinandersetzungen schon ab 87 in Berlin immer mehr auch so Jugendgangs, emigrantische Jugendgangs da animiert gefühlt haben mitzumachen. Und das waren Jungmännerbünde, muss man sagen. Also wie das im migrantischen, zumindest arabisch-türkischen Zusammenhängen oft der Fall ist. Also gab es keine Frauen, es gab da schon immer Probleme mit autonomen Frauen, die dieses Macker-Verhalten absolut nicht in Ordnung fanden, weil das so eigentlich so ein Hooliganismus mehr oder weniger gehört hat, zum ersten Mai auch morgens mit der Polizei und so weiter. Hat sich also wirklich darauf beschränkt. Genschlik wollte dann das verändern. Und ein paar kurdische Genossen, die also da versucht haben, das zu politisieren, aufzubrechen und sind damit fundamental gescheitert. Es gab jetzt die große Party dann da, wo sie sich mit den anderen Jugendgangs dann zusammentun wollten, aber man muss sehen, dass da ein Übergangsfeld herrscht zwischen politischen zu also rein kriminellen Zusammenhängen. Jetzt hört sich ein bisschen komisch an, aber das ging da nicht weiter und von der politischen Einstellung her schwierig. Und dieser Fall Keindl, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ist ein Rechter, der abgestochen worden ist in Berlin. Das hört ja auch mit diesem Zusammenhang, wo man also dieses Restaurant überfallen hat und einer hat das Messer gezogen, hat den da abgestochen. Ist nie richtig aufgeklärt worden, aber ein paar Leute sind abgetaucht. Einer ist dann noch da in Kurdistan erschossen worden von den Türken, also vom Militär. Also ganz bittere Geschichte im Grunde genommen. Und das sehe ich wirklich als eine kurze Erscheinung an, also die auch nicht weiterreicht und die auch so, wenn man das politisch annimmt, auch nicht richtig funktioniert hat. Ja, für mich sind das irgendwie so die Dimensionen von dem als bewegungslos nicht so klar geworden, weil das wird es wahrscheinlich so in dieser ganzen Nachbarschaftskurs gemacht, Zeiten geben, wo es dann um irgendwie 5 Gruppen in größeren Städten geht und irgendwie Zeiten, wo irgendwie in jeder Stadt neben Dorf irgendwie gibt es eine Nachbarschaftsgruppe oder so. Kannst du das irgendwie so skizzieren, was du da für eine Wahrnehmung hast, wie sich das verändert hat? Ja, seit den 80er Jahren waren es wirklich sehr wenige. Also dass da an der Demonstration mal 2000 Leute zusammengekriegt hat, dann war das schon viel. Also viel weiter ist es nicht, war das meistens nicht möglich. In den 90er Jahren ändert sich das komplett. Da wird es ja eine Massenerscheinung sozusagen. Da kommt also auch ganz andere Zusammenhänge, ganz andere Dimensionen zustande. Heute ist es so ein Mischmasch, schwierig zu sagen, weil wir gerade diesen Umbruchprozess, wo sich einige Gruppierungen aufgelöst haben. Also das jetzt quantitativ zu beurteilen, das würde ich ja so schwer finden. Ich würde sagen, dass die Antifa-Bewegung, zumindest in Deutschland, kann ich soweit sagen, doch noch eine recht starke Bewegung ist. In fast allen wichtigen Städten gibt es mindestens 1-2 Gruppen, auch in vielen kleinen Städten, auch im Osten der Republik noch. Und sobald sich also ein konkreter Anlass bietet, mobilisieren sich da auch ziemlich viele Leute. Aber das quantitativ jetzt zu beurteilen ist schwierig. Also, aber Strukturen, die jetzt wirklich in innerliche Diskussionen führen, mit den 80er Jahren dann so eigene Ideologiebegriffe ausarbeiten, das ist heute sehr gering. Also, aber es existiert als Bewegung durchaus, also das ist nicht eine Fata Morgana. Ja, bitteschön. Könntest du vielleicht noch einen kurzen Abriss darüber liefern, wie die Auseinandersetzung mit der RAF, also die inhaltliche Auseinandersetzung, so ungefähr in der Antifa verlief? Das ist schwierig. Also die RAF, die wird meines Erachtens so ein bisschen heutzutage ein bisschen merkwürdig bewertet. Für uns war das so, es war nicht unser Weg. Wir haben gesagt, wir führen keinen Krieg. Ja, weil wenn wir Krieg führen würden und der Gegner unser Staat ist und der begreifen würde, dass wir Krieg führen, weil so eine Parole von der RAF, dann haben wir keine 5 Minuten und dann sind wir erledigt sozusagen. Ja. Und diese Sache auch, da jetzt diese Tötungen vorzunehmen und so mit dieser Begründung, dass man so diesen weltweiten Kampf führt, das fand ich persönlich weit hergeholt. Ich fand auch die Leute ein bisschen merkwürdig teilweise, aber das wäre jetzt eine persönliche Sache. Es war klar, dass wir trotzdem als Genossen bezeichnet haben. Es gab Initiativen wie Grüße an die politischen Gefangenen, die also dann so Post hingeschickt haben und wenn Hungerstreiks waren, hat man das unterstützt, auch durch militante Aktionen durchaus. Ja. Es war nicht unsere Linie, auf gar keinen Fall, aber man hat es trotzdem also sich als Linke, als radikale Linke, als Genossen darüber bezeichnet. Das finde ich auch wichtig, dass man dieses nicht auflöst, egal, mit wem ich jetzt diskutiere. Solche Sachen Antideutsche, die gehören ja nicht zu uns. Ich meine, es kommt jetzt auch an, was ich konkret sage. Aber erstmal ist jemand, der sagt, dass ich mich, also ich bin linksradikal oder auch radikal antifaschistisch und gehöre, zähle mich in den Zusammenhang, das ist mal jemand, den ich als Genosse und Genossin betrachte, immer, egal, auch wenn der eine andere Meinung hat oder woanders hingeht. Ja, so, also würde ich auch das Verhältnis darstellen. Also, wie kann dann so ein Verhältnis von Theorie und Praxis deiner Meinung nach aussehen? Also wenn man sich zum Beispiel mit Leuten zusammenschließt, indem man eigentlich nichts zu tun haben möchte, nur unter einem Deckmantel, dass man antifaschistisch ist. Nein, ich will mich jetzt zusammenschließen, das möchte ich jetzt nicht falsch verstanden. Ich will sagen, wenn ich jetzt eine konkrete Aktion mache, eine Bündnisdemonstration oder was auch immer, das sind ja nicht immer Bündnisse, würde ich mich erstmal sehen, was ist unser Nenner, und würde mich mit Leuten zusammenschließen. Und ich kann auch sagen, ich habe zu dir ein solidarisches Verhältnis, auch wenn du jetzt vielleicht bei anderen Sachen ein bisschen hässlich als ich organisieren, würde ich mich mit Leuten, die meines Geistes sind, da bin ich also schon Avantgardist. Und ich denke auch, dass es in dieser, also das ist also momentan, also auch nur wenige Gruppen gibt, die sich da wirklich so da darstellen. Ansonsten würde ich mich einfach für den Sachen zuzählen. Also ich würde jetzt sagen, also auch so von der Position, dass ich sage, das sind die Leute, mit denen ich was zusammen machen kann, mit denen habe ich einen Nenner, dann mache ich das zusammen. Aber das heißt jetzt also jetzt nicht, dass ich mit denen eine Gruppe bilden muss. Ja, also das, wenn ich in eine Gruppe bin, dann muss ich anders mit den Leuten diskutieren. Dann kann ich nicht mit Leuten diskutieren, die völlig in eine andere Richtung, wieder die Richtung mit meiner Gruppe, meinem Kollektiv mitbestimmen. Das kann er dann nicht, für den Sinn ist. Wie ist deine Meinung zur heutigen Antifa-Bewegung? Also in der DLD haben sich ja gewisse Gruppen aufgelöst, die es ja auch länger gab. Und das würde mich erstmal interessieren. Ja, wir sind alle Prozess, es ist alles Prozess. Also ich finde das nicht so dramatisch, wenn einige Gruppen ihre Auflösung bekannt geben. Es ist schade, aber es hat auch seine Gründe. Und ALB konnte so nicht weitermachen. Und es gibt ja jetzt neue Formierungen sozusagen, also jetzt mit der radikalen Linken, die sich jetzt gegründet hat, und andere lassen sich von der interventionistischen Linken aufsaugen. Aber es gibt daneben auch noch andere Gruppierungen, die sich darstellen, und der Prozess ist ja nicht abgeschlossen. Das ist vielleicht, was du da vorhin gesagt hast, es geht mal hoch und mal runter, es geht mal mehr und mal weniger. Das gehört, denke ich, einfach zu dem Prozess. Und Zeit ist es eben ein Orientierungsprozess, wo es nicht ganz klar ist, wie das jetzt, also ein bisschen schwierige Situation, aber es ist nicht das Ende, sondern also, ich würde sagen, es ist schon noch eine Menge was sich da bewegt. Und es kommt eben auf uns an, weil ich sage immer, die Antifa sind wir, wenn ich vor mehreren Boden stehe. Also es gibt ja nicht das Gremium, den Chef oder Chefin da, sondern man muss sich eben einbringen. Genau. Würdest du denn die Entwicklung des Verhältnisses von Staat, Polizei und Repression zur Antifa irgendwie skizzieren? Jetzt jüngst irgendwie bekannt werden, das Spitzenskandal in Hamburg vor 2 Wochen, Festnahme von Genossen in Spanien für verschlüsselte Kommunikation. Ist der ein Abwärtstrend? Also das denke ich mir, das kann man ganz klar sehen. Alles, was der Staat nicht völlig durchleuchtet, was er nicht völlig im Griff hat, das kommt ihm irgendwie. Das will er nicht. Wenn sich da Linke sozusagen organisieren, das lässt er nicht zu. Das ist eine alte Lehre. Er mag sich jetzt sozusagen sehr liberal versuchen darzustellen, das System, aber im Kern ist das System meines Erachtens repressiv. Das zeigt sich immer, es hat sich ganz auf Dresden jetzt neben diese letzten Dämmen, wo da ja lange diese Verfahren gelaufen sind, da gegen diesen Pfarrer oder gegen diesen Tim und so weiter, also nachher ist das teilweise ein bisschen glimpflich abgegangen, aber erstmal geht es ja darum, also Repression sozusagen. Also Repression bleibt auf alle Fälle immer ein Teil der Auseinandersetzung. Also dieser Staat gibt sich zwar manchmal so liberal, aber das ist nur, meines Erachtens, nur eine Maske. Er will alles wissen, er will alles im Griff haben und was er nicht im Griff hat, da haut er eben drauf. Meine Erfahrung. Hallo. Ich meine, jetzt gibt es ja eigentlich, das kommt mir ja nicht vor, dass die ganze linke Szene insgesamt ja weniger radikal geworden ist. Ich meine, es gab früher die RAF, jetzt ist die Antifa eigentlich schon mehr oder weniger der radikalste Flügel des Ganzen, zumindest in der medialen Aufmerksamkeit, das ist jetzt so, da fühlt man sich in einer anderen Position irgendwie. Und dann gibt es noch dazu, also mir kommt es so vor, dass das ganz braver wird, also im Vergleich doch zu den, weiß nicht, 70er Jahren zum Beispiel. Und dann gibt es auch einen Unterschied in der Kommunikationstechnologie, und mir kommt vor, es ist heute einfacher, sagen wir, politisch aktiv zu sein und irgendwie auf Augenhöhe gezahlt und auf der anderen Seite ist es aber schwieriger, sich eigentlich zu vernetzen, ohne von der Polizei entdeckt zu werden. Jetzt die Frage, wird es nicht immer immer wirkungsloser im Vergleich zu den politischen Möglichkeiten, die man eigentlich hat? Wie ist das Verhältnis? Im Vergleich zu früher, ne? Ich meine, früher konnte man da nicht mehr bewegen mit was Militanten und jetzt etwas mehr durch was Politisches. Aber was ist denn radikal? Ist radikal, Leute zu erschießen, ist jetzt für mich erstmal kein Messlatte über Radikalität. Ich kann nicht verstehen, was du meinst, dass man so mehr so Wucht da in die Sache bringt. Aber ich finde, es ist sehr trügerisch. Ja? Also man kann ja nicht sagen, dass die 70er Jahre jetzt eine erfolgreiche Geschichte unbedingt beschreiben. Also nicht die militanten Aktionen an sich waren nicht alle unbedingt erfolgreich. Die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, es gibt heute andere Fragestellungen. Aber ich würde Radikalität nicht darin ablesen, ob ich Leute umlege. Radikalität macht sich für mich in anderen 97. Es ist ja auch nicht so, dass alles verloren ist. Also dieser Prozess hat ja gewirkt auf die Gesellschaft. Überall, wo sich Leute eingebracht haben, wo sie Dinge bewegt haben, ist das ja nicht stehen geblieben. Es gibt ja auch viele Zentren und so weiter. Die Gesellschaft hat auch ein paar Veränderungen miterlebt. Es ist nicht eine ganz neue Gesellschaft entstanden. Das war nicht alles besonders, dieser Kampf. Ja, und ich sehe auch Kampf jetzt nicht unbedingt mit der Waffe in der Hand und so, das ist für mich, kommt auch noch vor, aber das ist jetzt nicht die radikalste Form. Tja. Ja. Was in den letzten Wochen und Monaten sich in Deutschland entwickelt hat, da wurde jetzt nichts zu gesagt, aber was bedeutet läuft, dass die Antifa plötzlich so breite Massenproteste in der Rechten gibt, dann damit umgegangen werden? Ja, das ist natürlich ein schwieriges Feld. Da muss man noch ein paar Sachen abwarten, aber man wartet ja nicht nur ab. Also ich kann es jetzt sogar von Berlin sagen. Es gibt ja zum einen diese Bergida-Geschichte, wo sich also alle möglichen Leute da quergestellt haben, die nicht marschieren konnten. Aber es gibt auch diese Demonstration draußen in Marzahn, wo solche Container aufgestellt werden wollen für Flüchtlinge. Also das sind ja kleinere Aktionen, die dann nicht unbedingt dann bundesweit in der Presse sind. Aber da ist schon sehr viel Militanz mit im Spiel gewesen. Also da war auch klar, dass sich also offene Faschisten und Rassisten damit beteiligen. Da war klar, an welchen S-Bahn-Stationen sie aussteigen. Und da ist schon einiges abgegangen, was aber jetzt nicht großartig in der Presse war. Also wenn man solche, da ist schon interveniert worden. Aber natürlich ist das nicht die große politische Antwort, die wir da geben können. Das ist auch im Moment für mich nicht möglich. Ja. Weil wir müssen noch ein bisschen abwarten, wie sich diese Geschichte noch entwickelt. Das meint ja die Alternative für Deutschland, solche rechtspopulistischen Parteien, die jetzt also vielleicht mehr Wirkungskraft entwickeln. Auch hier würde ich mich also zurzeit nicht da auf irgendwas festlegen. Es ist nur so, dass wir auf alle Fälle, wo es geht, also praktisch intervenieren. Und aber zum Rassisten zu gehen oder einen, der da demonstriert und sage, geh nach Hause, auf zu demonstrieren, das ist natürlich irgendwie sinnlos. Also deswegen rede ich mit diesen Leuten nicht. Ich gehe auch nicht hin mit dem Pappschild und sage, geh nach Hause, sondern wenn, überlege ich mir, wen ich wo treffen kann. Also das ist als direkte Aktion. Aber mehr kann man dazu auch nicht im Moment machen. Also jeweils, dass kein Leute nicht appellieren würde, was sie jetzt da lesen, müssen alle reden und müssen dann alle Kaffeekränzchen machen und solche Geschichten. Davon halte ich ja so gar nichts. Vor Rassisten, Faschisten gibt es nichts zu diskutieren.